wir denn hier? Santa Maria del Priorato liegt doch viel weiter südlich. Ich habe keine Ahnung, warum wir plötzlich hier sind. Wirklich keine Ahnung. Also, glauben Sie, das ist mir noch nie passiert. Ich war ja schon länger nicht in Rom, aber den Weg vom Flughafen in die Altstadt bin ich früher im Schlaf gefahren. Ich hätte schwören können, dass es hier nach links geht. Aber nein, fahren wir also rechts. Ach, verdammt! Da vorne, da ist der Tiber. Jetzt müsste ich mich wieder zurechtfinden. Na also. Coralina. Schön, dich zu sehen. Wie lange ist das her? 8 Jahre? 10. Arbeitest du hier ganz alleine? Ich mache nur die Vorarbeit. Die Restauration wird ein paar Monate dauern. Aber das ist dann nicht mehr meine Sache. Die Giovanni hat mir erzählt, dass ihr meine Hilfe braucht. Du bist schnell gekommen. Ich wäre noch früher da gewesen, wenn wir uns vorher nicht so hoffnungslos verfahren hätten. Komm mit, ich muss dir was zeigen. Ich kletterte hinter Coralina auf das Baugerüst, das auf der Längsseite im Inneren von Santa Maria del Priorato errichtet war. Es roch wie in allen alten Kirchen. Nach Weihrauch, Wachs und Feuchtigkeit. Als ich aufblickte, entdeckte ich, dass sie bereits oben angekommen war. Sie war geschickt, flink wie eine junge Katze. Nein. Oben schlug ich die Hand aus, die sie mir grinsend entgegenstreckte. Es geht auch so. Kann es sein, dass du mich auslachst? Kann es sein, dass du überempfindlich auf weibliche Aufmerksamkeit reagierst? Coralina führte mich den schmalen Steg entlang zum anderen Ende des Gerüsts. Langes, schwarzes Haar fiel über ihren Rücken. Sie war noch hübscher geworden. Das mochte daran liegen, dass ich mir ihre Schönheit heute eingestehen durfte. Damals war sie noch ein Kind gewesen, kaum 15 Jahre alt. Was sagt dir der Name Piranesi? Giovanni Battista Piranesi, italienischer Kupferstecher des 18. Jahrhunderts, war zu seiner Zeit so etwas wie ein Superstar, privat eine eher verkorkste Gestalt. Er wollte sein Leben lang als Architekt arbeiten, bekam aber keine Aufträge. Richtig und falsch, zumindest der letzte Satz. Na, stimmt. Piranesi war für die Restaurierung einer Kirche hier in Rom verantwortlich. Mhm. Moment mal. Diese Kirche hier? Genau. Hier ist es. So. Auf den letzten Metern war die Wand mit schwarzer Plastikfolie verhängt. Coralina schlug sie zur Seite wie einen Theatervorhang. Zu meiner Überraschung erkannte ich, dass sich dahinter ein kleiner Hohlraum in der Wand befand. Mannshoch, nicht sehr tief. Offenbar war er erst kürzlich freigelegt worden. Ich habe ein paar Steinproben ins Labor gegeben. Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit stammt alles, was du hier siehst, aus der Zeit, in der Piranesi in der Kirche gearbeitet hat. Die Rückseite der Mulde war mit einem Wirrwarr mythischer Reliefs bedeckt. Fabelwesen, die einander umklammerten, bissen, liebten oder jagten. Das passt überhaupt nicht zu seinen übrigen Arbeiten. Bist du dir, was den Zeitpunkt angeht, ganz sicher? Ja. Und nicht nur wegen der Laborergebnisse. Du hast noch nicht alles gesehen. Schau dir mal den Drachenschwanz an. Wo? Da drüben. Ist das ein Griff? Versuch's. Ich zog an dem Griff. Ohne Erfolg. Erst als ich mit der Hand gegen das Relief drückte, rührte sich etwas. Die Rückseite der Vertiefung schwang nach innen. Oh. dahinter war Dunkelheit. Die Luft war kühl und roch abgestanden. Ich wusste genau, was Coralina gespürt hatte. Die unbeschreibliche Anspannung vor einer möglicherweise großartigen Entdeckung. Ich hatte solche Augenblicke wieder und wieder erlebt. Bei jedem verschollenen Gemälde, jeder verlorenen Skulptur, die ich irgendwo auf der Welt aufgespürt hatte. Ich bin Kunstdetektiv, arbeite normalerweise für Sammler und Museen. Wer weiß davon? Nur du, die Giovanni und ich. Und deine Vorgesetzten? Nicht mal der Priester. Und warum diese Geheimnistuerei? Coralina fingerte unter dem Saum des Folienvorhangs nach einem Handstrahler. So. Helligkeit flutete die geheime Kammer. Sie war überraschend groß. Wie unglaublich geschickt musste sie in die äußere Struktur der Kirche eingearbeitet worden sein, dass sie seit Jahrhunderten übersehen wurde. Hereinspaziert! Ich machte einen weiten Schritt über den Abgrund und trat durch die offene Relieftür ins Innere der Kammer. Coralina war gleich neben mir. Nach zwei Schritten erreichten wir die rückwärtige Wand. Coralina ließ den Lichtkegel ihrer Lampe langsam über die Rückwand wandern. Dort waren Schneisen im Gestein. In jeder steckte etwas, das auf den ersten Blick wie Tuch aussah. Mit Daumen und Zeigefinger zupfte ich vorsichtig daran. Es fühlte sich an wie hart gewordenes Fensterleder. Es ist keine Menschenhaut. Du hast sie untersuchen lassen? Natürlich. Gegerbtes Kreppleder, auf einer Seite mit einer wasserabweisenden Flüssigkeit bestrichen. Vorsichtig entfernte ich das Leder. Eine Metallplatte kam zum Vorschein. Kupfer augenscheinlich. Bis zu ihren Rändern mit einem eingekratzten Muster bedeckt. Leuchte mal seitlich darauf. Eine der Druckplatten aus Piranesis Kacheri-Zyklus. Die Vorlage für Blatt 7. Die Platte zeigte, wie alle 16 Kacheri-Motive, die Ansicht eines gigantischen Kerkerkomplexes. Vor dem Betrachter öffnete sich das Panorama einer gewaltigen unterirdischen Halle, durchzogen von mächtigen Brücken, Wendeltreppen und kolossalen Torbögen. Überall hingen Ketten und vereinzelt waren Menschen zu erkennen. Gefangene, taumelnd und mit verzogenen Gliedmaßen. Über allem schloss sich gerade eine enorme Zugbrücke. Der Anblick beschwor in meinen Ohren eine fantastische Geräuschkulisse herauf. Weiß man, dass die Druckplatten noch existieren? Nein. Alles, was von den Kacheri geblieben ist, sind die Drucke, die Piranesi mithilfe der Platten hergestellt hat. Aber die Originale gelten als verschollen. Sind das alle 16? Ja. Voller Ehrfurcht schlug ich die Platte wieder in ihren Lederumschlag ein. Ja. Kein Wunder, dass die Giovanni sie nicht am Telefon erwähnen wollte. Dieser Fund ist eine Sensation. Ist dir das klar? Nein, Jupiter, ich habe Kunstgeschichte studiert, um mir einen Professor im Tweetjacket zu angeln. Aber von mir willst du wissen, was die Platten wert sind, oder? Ja. Du und deine Großmutter, ihr habt nicht vielleicht mit dem Gedanken gespielt, die Platten verschwinden zu lassen, oder? Du sollst nur den Wert bestimmen. Wir bezahlen dich dafür, wenn du möchtest. Mit dem Geld, das ihr von irgendeinem Hehler für die Platten bekommt? Diese Dinger sind ein paar Millionen Dollar wert, Coralina. Sowas verkauft man nicht einfach an der Porta-Portese zwischen T-Shirts und irgendwelchen Raubkopien. Es wäre nett, wenn du mich nicht laufend unterschätzen würdest. Ich kenne Leute, die mit solchen Dingen umgehen können. Ich nahm ihr den Strahler ab und leuchtete ihr geradewegs ins Gesicht. Coralina, das ist kein kleiner Ladendiebstahl. Ich habe in den letzten Jahren genug Kunsthehler kennengelernt. Solche Leute sind Zeitbomben. Wie lange wird es dauern, bis sie auf den grandiosen Einfall kommen, euch überhaupt nichts für die Platten zu bezahlen? Oder euch damit zu erpressen? Aber wir brauchen das Geld. Dem Laden geht es nicht gut. Die Giovanni wird vor die Tür gesetzt, wenn sie nicht umgehend ihre Schulden begleicht. Scheiße, Jupiter. Wir sind aufgeschmissen, wenn wir nicht irgendwie an Geld kommen. Ich wollte nicht, dass Coralina weinte. Ihre Augen glänzten. Sie waren dunkel. Fast so schwarz wie ihr Haar und ihre schmalen Brauen. Ihre Eltern waren Roma gewesen. Zigeuner, die sie als kleines Kind ihrer Großmutter überlassen hatten. Auch die Shuvani war Roma mit Leib und Seele. Aber sie lebte jetzt seit mehr als 25 Jahren in Rom. Vergiss es. Es hat keinen Zweck. Nicht mal Profis hätten eine Chance, damit durchzukommen. Sie schwieg sehr lange und ließ ihren Blick bedauernd über die Nischen mit den Kupferplatten schweifen. Ich sah ihr an, wie sehr sie mit sich rang. Es war kein einfacher Kampf. Okay. Versprochen. Ja, versprochen. Als wir durch den Folienvorhang traten und über das Geländer hinab in die Tiefe blickten, stand ein schwarz gekleideter Priester neben meinem Koffer und musterte ihn von allen Seiten. Zurück. Coralina schob mich nach hinten, wo der Priester mich nicht sehen konnte. Sie selbst aber drückte sich an mir vorbei, schenkte mir den Schatten eines Lächelns und stieg hastig das Gerüst hinunter. Kurz darauf hörte ich, wie sie dem Geistlichen alles erzählte. Wir sind seit 12 Stunden unterwegs. Bruder Lorraine, Bruder Pascale und ich, Remeo. Stufe um Stufe steigen wir hinab. Immer tiefer hinunter und es scheint kein Ende zu nehmen. Es gibt hier nichts als Schwärze. Kein Lebewesen. Keine Überreste früherer Expeditionen. Nichts. Nur Leere, nur Dunkelheit. Der Abstieg macht uns mittlerweile körperlich zu schaffen. Die Luft hier unten scheint dünner zu sein. Ist vielleicht mit Gasen oder Chemikalien durchsetzt, die nicht zu sehen und nicht zu riechen sind. Und dennoch gehen wir weiter. Immer weiter. Es ist die Hölle. Zu dritt saßen wir im Hinterzimmer des Antiquariats, das gleichzeitig Wohnzimmer der Shuvani war. Um uns herum Bücher, überall alte Bücher. Coralinas Großmutter war eine große Frau, mit schwerem Leib und breiten, starken Schultern. Dutzende Ketten und Reifen hingen an ihrem Hals und ihren Handgelenken. Niemand kannte ihren vollständigen Namen. Sie war einfach nur die Shuvani. Ein Wort, das in der Sprache der Roma so viel bedeutet wie Hexe oder Zauberin. Ach, mein Junge, ich bin so froh, dass du hier bist. Sie grinste und zeigte dabei goldene Schneidezähne. Was hast du erwartet? Dass ich euch bei diesem Wahnsinn unterstütze? Mein Gott, Jupiter, wie vernünftig du geworden bist. Fast ein wenig langweilig. Es war richtig, den Fund zu melden. Ja, ja. Trinkst du gar keinen Rotwein? Coralina deutete auf mein volles Glas, das ich bisher noch nicht angerührt hatte. Nein, ich habe eine Allergie. Ausgerechnet gegen Rotwein? Das ist bitter. Wie konnte ich das nur vergessen? Schneller, als ich es ihr zugetraut hatte, war die Shuvani auf den Beinen. Und kam kurz darauf mit einer halbvollen Flasche Weißwein zurück. Du sollst dich doch wohl bei uns fühlen, nicht wahr? Das hast du doch immer getan. Ich fühlte mich überrumpelt. Ich hatte kühl auftreten und die Shuvani zurechtweisen wollen für ihren Leichtsinn, mit dem sie Coralina zu einem Verbrechen angestiftet hatte. Doch jetzt konnte ich nicht anders, als zuzustimmen. Ich hatte die alte Frau und ihr hoffnungslos mit Krimskrams überfülltes Haus schon immer gemocht. Zum Glück vertrage ich wenigstens noch Weißwein. Giovanni, denkst du nicht, wir sollten Jupiter alles erzählen? Ist er denn bereit dazu? Bereit? Ich hätte wissen müssen, dass die Giovanni einen Trumpf in der Hinterhand hatte. Dies war wahrscheinlich der letzte Augenblick, in dem ich das Haus verlassen und mich aus der ganzen Geschichte heraushalten konnte. Aber ich blieb. Und ich ahnte, dass ich damit einen Schritt machte, der größer und weiter war, als mir später einmal lieb sein würde. Ich zeige es dir. Coralina ging zum Fenster und zog inmitten hoher Papierstapel und vollgepackter Mappen eine schwere Eichentruhe beiseite. Meine Überraschung hielt sich in Grenzen. Unter der Truhe lag ein flaches Rechteck, eingeschlagen in altes Leder. Oh, ich hätte nicht kommen sollen. Ich hätte nicht mal den Telefonhörer abnehmen sollen, als ich deine Nummer im Display gesehen habe. Was für ein Waschlappen ist aus dir geworden, um Himmels Willen. Verdammt, es gibt 16 Karcheri-Motive, jeder weiß das. Was glaubt ihr wohl, was passieren wird, wenn Coralinas Freunde vom Vatikan in der Geheimkammer nur 15 finden? Kein Mensch wird annehmen, der 16. sei einfach weggerostet. Jupiter, es sind noch immer 16 Platten in der Kirche. Niemand wird eine vermissen. Was hast du gemacht? Ihnen einen Gipsabdruck untergejubelt? Ihr seid doch verrückt. Es waren 17. 17, Jupiter. Coralina schlug das Leder auseinander. Ich beugte mich über die Platte. Die beiden hatten recht. Es war ein unbekanntes Motiv. Ein unbekanntes 17. Karcheri-Motiv. Sag was. Warum hast du mir nicht sofort davon erzählt? Das hätte ich wahrscheinlich, wenn du nicht gleich so negativ gewesen wärst. In mir spürte ich eine Erregung, wie ich sie seit vielen Monaten nicht mehr gefühlt hatte. Vor meinen Füßen lag etwas so verflucht Großes, dass die Erkenntnis mir schier den Atem raubte. Okay. Ihr habt niemandem davon erzählt, nehme ich an. Natürlich nicht. Ich betrachtete die Platte genauer. Auf den ersten Blick hätte es eines der 16 bekannten Motive sein können. Eine Halle, so hoch, dass sich die Decke im Schatten verlor. Ketten im Vorder- und Hintergrund. Ummauerte Gruben, die sich im Boden öffneten wie überdimensionale Brunnenschächte. Und im Zentrum eine Art unterirdischer Fluss, in dessen Mitte sich ein Obelisk erhob. Etwas war in seine Oberfläche geritzt. Eine Form, die ganz und gar nicht zur Umgebung passte. Es war ein Schlüssel. Genauer noch, der handgroße Scherenschnitt eines Schlüssels. Ich konnte mich nicht erinnern, in einem der übrigen 16 Motive eine vergleichbare Abbildung gesehen zu haben. Sie öffnete die Kiste, unter der sie die Kupferplatte versteckt hatte, griff hinein und holte einen schmalen Lederbeutel heraus. Was ist das? Er steckt in derselben Mauerspalte wie die Platte. Ich öffnete den Beutel und leerte den Inhalt auf meine Hand. Sag mal. Eine Tonscherbe? Schau sie dir genauer an. Ich erkannte archaische Darstellungen eines Fisches, einer menschlichen Gestalt und eines Auges. Zwischen den großen Symbolen gab es eine zweite Reihe von deutlich kleineren Zeichen, die aussahen, als hätte sie jemand nachträglich in den gebrannten Ton gekratzt. Das stammt nicht aus der Zeit Piranesis. Es ist viel älter. Minoisch, möglicherweise. Zumindest die großen Symbole. Ja, das denke ich auch. Ich steckte die Scherbe wieder in den Lederbeutel. Das Ganze ist Wahnsinn. Ihr wisst das beide ganz genau. Deshalb wollten wir dich dabei haben. Als unsere Stimme der Vernunft. Immerhin. Dein Humor hast du im hohen Alter nicht verloren. Hilfst du uns? Also? Tja. Ich strich mit dem Daumen über den Lederbeutel in meiner Hand. Deutlich spürte ich darunter die Vertiefungen der großen Hieroglyphen. Die kleinere Schriftreihe, die jemand nachträglich in das antike Relikt geritzt hatte, ließ ich nicht ertasten. Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass sie das wahre Geheimnis darstellte. Die Lösung eines Rätsels, das noch unsichtbar unter der Oberfläche der Dinge lag. Dann dachte ich an den Schlüssel und fragte mich, welches Tor sich wohl damit öffnen ließe. Ich denke nicht, dass wir die Kupferplatte gleich zu einem Händler bringen sollten. Ich würde gerne ein wenig mehr darüber herausfinden. Coralina und die Shuvani grinsten mich an. Als ob wir irgendetwas anderes erwartet hätten. Als ich später in der kleinen Kammer in Coralinas Kellerwohnung in einen unruhigen Halbschlaf verfiel, glaubte ich, Laute zu hören, die aus unbestimmter Tiefe an meine Ohren drangen. Coralina und ich wieder zur Kirche Piranesis. Die Meldung über den Fund der 16 Kupferplatten stand in allen Zeitungen. Und nun belagerten rund 2 Dutzend Kunstinteressierte und neugierige Touristen die Kirche. Vor dem Eingang hatten sich 2 breitschultrige Bodyguards aufgebaut und ließen niemanden hinein. Ganz in ihrer Nähe stand eine langgestreckte schwarze Limousine mit abgedunkelten Scheiben. Das Nummernschild. Was ist damit? Der Wagen gehört zum Vatikan. Genauer gesagt ist es Kardinal von Tadens Wagen. Wer? Leonard von Taden. Der Leiter der Glaubenskongregation. Was hat die Glaubenskongregation mit deinem Fund zu tun? Genau das frage ich mich auch. Ziemlich seltsam, oder? Lass uns lieber wieder verschwinden. Nein! Es ist mein verdammtes Recht, mich weiter in der Kirche umzuschauen. Ich habe die Karcherie entdeckt. Je auffälliger du dich benimmst, desto misstrauischer werden sie. Warum sollten sie? Sie haben die 16 Kupferplatten. Sie vermissen die 17. nicht. Oh. Zu spät. Ein Mann kam durch die Versammlung am Eingang auf uns zu. Er mochte Anfang 30 sein, hatte hellblondes Haar, beinahe weiß. Auch seine Haut war auffallend pigmentlos. Das ist Landini, von Tadens engster Vertrauter. Ein jungenhaftes Lächeln huschte über Landinis Züge, als er auf uns zutrat. Trotz seines sonderbaren Äußeren hatte er etwas Gewinnendes an sich. Guten Tag. Ich will Ihnen aufrichtig für Ihren Einsatz und Ihre Ehrlichkeit danken. Ich würde mich gerne in der Kirche umsehen. Verzeihen Sie, aber ich darf Sie nicht reinlassen. Ich habe Order, niemandem Zugang zu gewähren. Order? Von wem? Kardinal von Taden? Ich darf darüber nicht sprechen. Sie könnten mir zum Dank etwas mehr Vertrauen entgegenbringen. Ich arbeite da drin. Nicht mehr. Sie feuern mich? Verstehen Sie das nicht falsch, bitte. Sie haben mich gerade entlassen. Was gibt es da falsch zu verstehen? Wir haben alle Arbeiten an der Kirche gestoppt. Es wird vorerst keine Restaurierungen mehr geben. Ich legte Coralina eine Hand auf die Schulter. Komm, lass uns gehen. Signore Landini kann nichts dafür. Wer sind Sie eigentlich? Mein Verlobter. Wir gehen dann mal. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Mit sanftem Druck zog ich Coralina weg vom Portal der Kirche. Wie schon gesagt, es tut mir sehr leid. Verdammter Scheißkerl! Hör zu. Entweder du verzichtest in Zukunft darauf, den halben Vatikan gegen uns aufzubringen, oder ich sitze im nächsten Flugzeug nach Hause. Sieh mal! Coralina deutete erregt auf einen alten Mann, der mit kleinen Kreidestücken etwas auf den Asphalt zeichnete. Er war sichtlich heruntergekommen, die Kleidung ausgeblichen und schmutzig, der graue Bart lang und verfilzt. Ich erkannte ihn, ein stadtbekannter Straßenmaler. Nach kurzem Überlegen fiel mir auch sein Name ein, Cristoforo. Die hastigen und doch ungemein exakten Bewegungen, mit denen er das Kreidestück über den Asphalt bewegte, hatten eine Besessenheit, wie ich sie noch bei keinem anderen Straßenkünstler erlebt hatte. Als ich auf sein Bild sah, wusste ich, warum Coralina so aufgeregt war. Sekundenlang war ich so benommen, dass meine Knie nachzugeben drohten. Neben mir ging es Coralina offensichtlich genauso. Cristoforo, woher kennen Sie dieses Motiv? Die Zeichnung war so gut wie vollendet. Lediglich am oberen Rand fehlten noch Schraffuren und der eine oder andere Lichteffekt. Sie zeigte das Motiv der 17. Kupferplatte. Es bestand nicht der geringste Zweifel. Cristoforos Kreidezeichnung basierte auf Piranesis unbekanntem Karcheri-Stich. Aber den konnte er nicht kennen. Die Platte gab es offiziell nicht. Das Motiv war in keiner bekannten Veröffentlichung des Zyklus enthalten. Interessantes Motiv. Wir fuhren herum. Plötzlich stand Landini hinter uns. Interessant, ja. Sicher. Ein echter Piranesi-Fan, wie mir scheint. Sehr authentisch, nicht wahr? Vielleicht sollte ich das einem unserer Experten zeigen. Tun Sie das. Gute Idee. Landini schaute uns zweifelnd an. Ohne sein falsches Lächeln strahlte der hellhäutige Geistliche plötzlich eine gefährliche Kälte aus. Zögernd drehte er sich um. Dann steuerte er eilig auf die Kirche zu. Wir müssen weg von hier. Aber das Bild ist nicht vollständig. Der Obelisk fehlt. Und damit auch der Scherenschnitt des Schlüssels. Cristoforo, können Sie mich hören? Ehe ich es verhindern konnte, packte Coralina Cristoforo am Oberarm. Kommen Sie, wir bringen Sie weg von hier. Zu meinem Erstaunen setzte sich der Alte nicht zur Wehr. Willenlos folgte er uns zu den in der Nähe wartenden Taxis. Als wir uns umschauten, sahen wir Landini mit eiligen Schritten auf uns zukommen. Hinter ihm her kam ein grauhaariger Mann, Anfang 60, bodenlanger schwarzer Mantel, leicht gebeugter Gang. Das ist Kardinal von Tat. Signorina, warten Sie bitte! Wir gingen zügig weiter und schoben den Maler mit seiner klappernden Zigarrenkiste voller Kreide vor uns her. Landini und der Kardinal folgten uns. Dann waren wir endlich bei den Taxis. Wir rissen eine Hintertür auf, schoben Cristoforo in den Wagen und rutschten selbst hinterher. Rein, Cristoforo. Fahren Sie sofort bitte. Wohin wollen Sie? Landini und Fontaden hatten das Taxi fast erreicht. Auch sie rannten nicht, wurden aber immer schneller. Fahren Sie einfach los, Richtung Innenstadt. Landini hob die Hand zu einer Geste, die den Fahrer zurückhalten sollte. Könnten Sie sich bitte beeilen? Schon unterwegs. Ich drehte mich um und sah durch die Heckscheibe, wie Landini uns etwas hinterherrief. Beim Anblick der beiden Männer in ihrer schwarzen Kleidung ahnte ich, weshalb noch heute viele die Glaubenskongregation als moderne Inquisition des Vatikans bezeichneten. Als wir in Sicherheit waren, wandte sich Coralina wieder an Cristoforo, dessen übler Geruch das ganze Taxi erfüllte. Bitte, Sie müssen uns sagen, woher Sie dieses Motiv kennen. Es ist immer Nacht im Haus des Daedalus. Coralina und ich schauten uns verständnislos an. Wie bitte? Was meinen Sie? Cristoforo reagierte nicht. Amüsierte er sich heimlich über uns? Cristoforo, Sie müssen uns sagen, wo Sie dieses Bild gesehen haben. Keine Chance. Warten Sie, wo wollen Sie denn hin? Über Coralina hinweg wollte ich nach dem alten Mann greifen, um ihn zurückzuhalten. Doch Coralina packte mich am Arm. Ich schaute aus dem Fenster. Cristoforo bog um die Ecke zur Via del Governo Vecchio und verschwand. Dieser Mann weiß etwas, das nur wir wissen sollten. Trotzdem wirst du aus Cristoforo nichts herausbekommen. Genauso wenig wie irgendein anderer. Mein Gott, ja, vielleicht hast du ja recht. Jupiter? Ja? Ich weiß, wo er wohnt. Cristoforo. Ich dachte, er sei obdachlos. Die meisten Obdachlosen haben irgendeinen Ort, an den sie sich zurückziehen. In Cristoforos Fall ist das die Ruine eines alten Palazzo. Im Herzen von Trastevere. Coralina fuhr mit dem Taxi nach Hause, um einen Abdruck des Schlüssels auf der 17. Platte zu nehmen. Sie hatte sich in den Kopf gesetzt, von einem Kunstschmied eine dreidimensionale Replik herstellen zu lassen. Ich selbst machte mich mit der Tonscherbe auf den Weg zu Barbio, einem der angesehensten Kunsthändler der Stadt. Er residierte in einem prachtvollen Bau. Barbio war in einen weißen Kaschmiranzug gekleidet und zündete sich einen Zigarillo an. Jupiter, mein Freund! Barbio war kleinwüchsig, selbst für einen Lilliputaner. Sein Kopf war unnatürlich groß im Verhältnis zum Rest seines Körpers. Aber Barbio scherzte gern, dass dies nur dem Maßstab seines Genies entspräche. Ich zeigte ihm die Tonscherbe. Weißt du, was das ist? Barbio nahm mir die Scherbe mit Daumen und Zeigefinger aus der Hand. Wo hast du das her? Das hast du mich früher nie gefragt, Barbio. Und wir wollen doch nicht mit liebgewonnenen Traditionen brechen, oder? Minoisch. Und die kleinen Schriftzeichen? Sie wurden später eingekratzt. Nicht einmal besonders kunstvoll. Wer immer das getan hat, hatte keinen großen Respekt vor dem Schatz, den er in Händen hielt. Kannst du feststellen, wann das geschehen ist? Nur schätzungsweise. Zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert, würde ich sagen. Aha. An wen könnte man sowas verkaufen? Zum Beispiel an mich. Du hast noch nie irgendwas so schnell von mir kaufen wollen. Ein erstes Mal für alles, mein lieber Freund. Ein erstes Mal für alles. So funktioniert es nicht, das weißt du. Du bist kein Hinterhofhehler, Barbio. Du würdest nicht versuchen, mich derart plump übers Ohr zu hauen. Warum sollte ich dich zu irgendeinem anderen schicken? Erzähl mir erst etwas darüber. Sind die kleineren Zeichen erst eingekratzt worden, nachdem die Scheibe zerbrochen war, oder sind auch sie nur ein Teil von etwas Größerem? Die Linien gehen über die Bruchstellen hinaus. Ich denke, wir können mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass die Scheibe noch vollständig war, als der Text eingeritzt wurde. Aha. Glaubst du, dass es eine reguläre Schrift ist oder ein Code? Wieso ein Code? Was gäbe es denn zu verbergen? Erlaubst du mir, ein paar Polaroids davon zu machen? Vielleicht fällt mir jemand ein, der uns weiterhelfen könnte. Ich gehe doch gewiss recht in der Annahme, dass du das gute Stück nicht hier bei mir lassen willst. Ich war nicht sicher, ob es eine gute Idee war, Fotos der Scherbe in Umlauf zu bringen. Andererseits sah ich ein, dass Barbio im Augenblick die einzige Chance war, mehr darüber herauszufinden. Mach deine Fotos. Aber Tu mir den Gefallen und überlege dir genau, wem du sie zeigst. So ängstlich? Nein, nur verantwortungsvoll. Barbio fotografierte die Scherbe aus allen möglichen Winkeln. Als er fertig war, nahm ich das Tonstück und steckte es zurück in den Lederbeutel. Gut. Wann glaubst du, weißt du mehr? Ich rufe dich an. Nach meinem Besuch bei Barbio konnte ich es nicht lassen, noch bei dem alten Palazzo vorbeizuschauen, den Coralina mir als Unterschlupf des Straßenmalers Cristoforo genannt hatte. Zwei Männer kamen mir entgegen. Einer im Rollstuhl sitzend, der andere aufrecht dahinter. Der Mann im Rollstuhl musterte mich kurz durch seine runden Brillengläser. Er trug einen schwarzen Maßanzug, darüber einen schwarzen Hut mit breiter Krempe. Ich schätzte ihn auf Mitte 60. Der hünenhafte Mann hinter ihm war offensichtlich sein Chauffeur. Lassen Sie uns fahren. Gern, Herr Professor. Die beiden steuerten auf eine Limousine mit abgedunkelten Scheiben zu, die mir schon vorher aufgefallen war. Das Nummernschild verriet, dass der Wagen zum Vatikan gehörte. Ich fragte mich, ob die Männer wegen Cristoforo da waren. In Gedanken setzte ich den Professor und seinen Chauffeur mit auf die Liste potenzieller Widersacher. Gleich unter Kardinal von Taden und seinen hellhäutigen Lakaien Landini. Ich wartete, bis die Limousine hinter einer Ecke verschwand. Dann eilte ich über die Straße zum Palazzo. Ich durchquerte den Torbogen und betrat die Kerkerwelt der Carcerie. Die Wände waren bis auf den letzten Winkel mit Kopien der 16 Kupferstiche Piranesis bedeckt, ins Riesenhafte vergrößert. So wirkte die Tiefe der unterirdischen Hallen noch gigantischer und beängstigender. Ehrfürchtig bewegte ich mich durch die Eingangshalle, stieß dann auf eine Treppe nach oben. Obergeschoss stieß ich auf ein Knäuel alter Decken und einen schmutzigen Wintermantel. Cristoforo war nirgends zu finden. Dafür sah ich in einem langgestreckten Saal ein Abbild des 17. Kupferstichs. Es sah genauso aus wie das Bild, das Cristoforo auf die Straße gemalt hatte. Der Obelisk in der Mitte fehlte und mit ihm der Umriss des Schlüssels. Was war das? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Vorsichtig bewegte ich mich durch das Obergeschoss. Hallo? Schaute durch die offenen Türen, entdeckte aber nichts Auffälliges. Cristoforo? Cristoforo? Als ich mich umdrehte, stand da plötzlich ein Mann vor mir. Er trug ein Holzkreuz um den Hals und war in einen dunklen Mantel gehüllt. Cristoforo! Ah! Im ersten Moment glaubte ich, der Mann wollte sich auf mich stürzen. Doch er nutzte lediglich den Überraschungsmoment aus und drängte sich an mir vorbei. Warten Sie! Hinkend, aber erstaunlich schnell, eilte der Mann zu einer Treppe und lief die Stufen hinauf. Ich folgte ihm. Hey, warten Sie! Ich holte ihn ein, als er oben angelangt war und eine Klappe öffnen wollte, die hinaus aufs Dach führte. Bitte warten Sie! Hören Sie, ich will Ihnen nichts tun! Plötzlich traf mich die knochige Faust des Mannes an der Wange. Ich taumelte zwei Stufen zurück und hätte um ein Haar das Gleichgewicht verloren. Im letzten Moment packte ich das Messinggeländer und hielt mich daran fest. Der Mann stieß die Dachluke auf. Ich bekam seinen Knöchel zu fassen, bevor er hinausklettern konnte und zog ihn mit einem kraftvollen Ruck nach unten. Er holte erneut aus, um nach mir zu schlagen. Doch diesmal war ich gewarnt. Ich wich aus, wirbelte den Mann herum und drehte ihm den linken Arm auf den Rücken. Glaubst du mir? Ich will Ihnen nichts tun. Ich bin ein Bekannter von Cristoforo. Ich bin auf der Suche nach ihm. Verstehe. Er folgt. Ich verspreche, dass Ihnen nichts geschehen wird. Ich habe nur ein paar Fragen. Wie heißen Sie? Santino. Gut. Sie brauchen keine Angst zu haben. Mich interessiert nur Christoforo. Christoforo ist nicht hier. Aber er war hier, oder? Können Sie ihn auch hören? Wen hören? Den Stier. Manchmal kann ich ihn hören, wenn er schnauft und brüllt, wenn er näher kommt. Ein Stier? Sein Blick geisterte nach unten, so als erwarte er, jeden Augenblick könne dort jemand erscheinen und sich auf ihn stürzen. Ich kann Ihnen nicht helfen. Lassen Sie mich gehen. Wer verfolgt Sie? Was ist das für ein Stier? Er ist verstummt. Im Augenblick ist er still. Können Sie mir sagen, wo ich Christoforo finden kann? Ich habe den Stier hierher geführt. Zu Christoforo. Das war unverantwortlich. Ich möchte jetzt gehen, bitte. Woher kennen Sie Christoforo? Werden Sie mich gehen lassen, wenn ich Ihre Frage beantworte? Sie können auch sofort gehen, wenn Sie wollen. Aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie meine Fragen trotzdem beantworten würden. Mein versöhnlicher Tonfall schien Santino zu verwirren. Der Mann musterte mich. Und zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass er etwas anderes als einen Feind in mir sah. Ich habe Christoforo gepflegt. Damals, als er krank war. Als Sie ihn fast in den Wahnsinn getrieben haben. Wen meinen Sie mit Sie? Ich bin Mönch, Kapuziner. Es fällt mir schwer, schlecht über die Mutterkirche zu sprechen. Die Kirche hat versucht, Christoforo in den Wahnsinn zu treiben? Ja, er hat als Restaurator für den Vatikan gearbeitet. Vor ein paar Jahren hat man ihn entlassen, von einem Tag auf den anderen. Es hieß, er sei geisteskrank und man brachte ihn zu uns ins Kloster. Wir sollten ihn pflegen. Das ist unsere Aufgabe, wissen Sie? Eines Tages verschwand er plötzlich und tauchte wenig später als Straßenmaler in Rom wieder auf. Und warum sind Sie jetzt hier? Hören Sie! Der Stier? Stimmt. Von einer Sekunde zur nächsten war Santino an mir vorbei und kletterte durch die Luke aufs Dach. Santino! Ich verzichtete darauf, ihm zu folgen. Stattdessen sah ich nach unten, wo drei Gestalten in schwarzen Overalls den Palazzo betraten. Aus schweren Kanistern gossen sie großflächig Benzin aus. Die Männer waren im Begriff, das Haus in Brand zu stecken. Kamen sie auf Befehl des mysteriösen Professors? Mir blieb keine Zeit länger, darüber nachzudenken, denn sie kamen näher. Hatten sie mich bemerkt? Schnell schwang ich mich durch die Luke ins Freie. Von Santino war auf dem Dach nichts mehr zu sehen. Ziellos rannte ich über die schwarze Teerpappe, suchte nach einer Möglichkeit zu entkommen, um nicht zusammen mit Christoforos Wandgemälden zu verbrennen. Vom Dach waren es etwa 3 Meter bis hinunter zum Dach des Nachbarhauses. Tief genug, um sich beide Beine zu brechen. Ich zögerte. 3 Meter. Die Entscheidung wurde mir abgenommen. Das Donnern einer Explosion ließ das Dach erzittern. Als ich mich umschaute, schoss eine Stichflamme aus der Luke. Mehrere Meter entfernt und doch heiß genug, um die Haare in meinem Nacken zu versengen. Die Druckwelle war stark genug, mich vorwärts zu schleudern. Fort von dem sicheren Sims und hinab in den Abgrund. Mit den Füßen zuerst kam ich auf dem Ziegeldach auf, stürzte nach vorn und landete auf Händen und Knien. Einige Sekunden kauerte ich benommen da, ehe hinter mir eine zweite Explosion den Palazzo erschütterte. Ich rappelte mich auf und rannte über die leicht angeschrägten Dächer der Nachbarhäuser davon. Hinter mir stob schwarzer Rauch auf. Sah winzigen Rußpartikeln zu, die wie mikroskopische Sonnensysteme in den Tropfen auf meiner Haut rotierten. Sogar nach dem zweiten Einseifen perlte das Wasser noch immer von dem dunklen Schmierfilm auf meinen Armen ab. Beinahe wäre ich vor Erschöpfung eingeschlafen, als plötzlich die Schuwani ins Bad stürmte. Christoforo ist tot. Was? Ich habe es gerade im Radio gehört. Sie sprechen von einem obdachlosen Straßenmaler. Das kann doch nur Cristoforo sein. Irgendwer hat ihn aus dem Fluss gezogen. Starke Verletzungen am Kopf soll er haben. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass das kein Unfall war. Du meinst, er wurde umgebracht? Die Giovanni sah mich regungslos an. Dass ich nackt war, schien sie dabei völlig zu übersehen. Noch etwas. Ja? Dein Freund hat angerufen. Der Zwerg. Fabio! Was hat er gesagt? Dass er dich treffen will. Morgen am Pantheon. Gegen 11. Hat ziemlich aufgeregt geklungen. Mein Gott, Jupiter. Ich komme gerade von dem Palazzo. Das Haus hat gebrannt und... Ich weiß. Ich hatte Angst um dich. Es ist nichts passiert. Auf dem Rückweg habe ich mich dann übel verfahren. Das ist mir noch nie passiert. Plötzlich war ich ganz woanders, nicht mehr in Trastevere. Ich hatte diese Gassen noch nie vorher gesehen. Kurz blitzte in mir die Erinnerung an die Fahrt nach meiner Ankunft in Rom auf, als ich mein Taxi auf dem Weg zur Kirche ebenfalls hoffnungslos in den Altstadtgassen verirrt hatte. Mir ist ja nichts passiert. Scheiße. Ich habe solche Angst gehabt. Die Geschichte wird immer gefährlicher. Immerhin lebt er ja noch. Wenn es nicht zu spät wäre, alles rückgängig zu machen, würde ich die Kupferplatte auf der Stelle zurückbringen. Vielleicht sollten wir das verdammte Ding einfach in den Fluss werfen. Nein, das werden wir nicht tun. Jetzt nicht mehr. Der Brandanschlag hat nicht mir gegolten. Niemand wusste, dass ich in dem Haus war. Alles, was die wollten, war, Cristoforos Bilder zu zerstören. Also, ich bereite dann mal das Essen vor. Cristoforo hat doch von diesem Haus des Daedalus gesprochen. Ja. Willst du hören, was ich darüber herausgefunden habe? Ja, klar. Ich habe ein paar Bücher gewälzt heute Nachmittag. Dass Daedalus eine Gestalt aus der griechischen Mythologie ist, weißt du ja wahrscheinlich. Ja, der Vater von Ikarus. Mhm. Daedalus gilt als einer der größten Erfinder und Architekten der Antike. Es heißt, er habe auf Kreta für Minos das riesige Labyrinth gebaut, in dem der Minotaurus gefangen gehalten wurde. Ein Ungeheuer. Halb Mensch, halb Stier. Später kam es zum Streit. Und der erboste König ließ Daedalus mit seinem Sohn Ikarus in das Labyrinth sperren. Doch Daedalus baute zwei paar große Flügel, mit deren Hilfe ihnen die Flucht gelang. Beim Flug übers Meer allerdings erlag der junge Ikarus den Lockungen der Sonne, stieg zu weit auf und verbrannte. Und was hat es mit diesem Haus des Daedalus auf sich? Eine Metapher, wenn du so willst. Der Begriff Haus des Daedalus wurde später für Labyrinthe jeglicher Art verwendet. Es ist immer nachts im Haus des Daedalus. Das hat Cristoforo doch gesagt. Glaubst du, er hat einfach nur Unsinn daher geredet? Keine Ahnung. Ein Labyrinth. Irgendein Labyrinth. Fabio erwartete uns in einem Straßencafé am Rande der Rotonda, dem Platz vor dem altehrwürdigen Pantheon im Herzen Roms. Der Kellner hatte ihm mehrere Kissen gebracht, die seinen Sitz erhöhten, doch noch immer wirkte er winzig und verloren in seinem maßgeschneiderten weißen Anzug. Setzt euch. Wir hätten uns an irgendeinem anderen Ort treffen können. Aber wenn es etwas gibt, das ich in all den Jahren gelernt habe, dann ist es die Tatsache, dass man sich nirgends besser verstecken kann als in aller Öffentlichkeit. Habt ihr die Scherbe dabei? Ich klopfte auf die kleine Wölbung in meiner Manteltasche. Den Lederbeutel hatte ich seit meinem ersten Treffen mit Fabio nicht mehr herausgenommen. Was hast du rausgefunden? Genug, um dir einen exorbitanten Preis bieten zu können. Klingt gut. Nein, nicht wirklich. Ich möchte euch die Scherbe abkaufen, bevor euch etwas passiert. Du hast schon mal besser geblufft. Ich will die Scherbe denjenigen geben, die das größte Interesse daran haben. So groß, dass sie bereit sind, eine ganze Menge Risiken dafür einzugehen. Was für Leute sind das? Du weißt, dass ich dir darauf keine Antwort geben kann. Du hast mich schon tief genug in diese Sache hineingeritten. Ach, komm schon, Fabio. Du wirst ein fettes Geschäft, das ist alles. Verschwinde aus Rom und nimm deine kleine Freundin am besten gleich mit. Ich denke, Sie sollten uns jetzt ein Angebot machen, Signore Fabio. Die Zahl, die Fabio mit seinem goldenen Kugelschreiber auf eine Papierserviette schrieb, endete mit erstaunlich vielen Nullen. Nur für die Scherbe? Gibt es denn noch etwas, das Sie mir anbieten könnten? Nein. Das ist zu wenig und das weißt du. Zu wen? Du verstehst noch immer nicht, Jupiter. Wir sind beide in keiner Verhandlungsposition. Du feilst hier nicht um Geld, sondern um euer Leben. Fabios Blick wurde so eindringlich, dass meine kühle Fassade einen Moment lang zu bröckeln drohte. Sie beobachten uns. Jetzt, in diesem Augenblick. Und wenn ich ohne die Scherbe an diesem Tisch zurückbleibe, wird Ihnen das nicht gefallen. War das klar genug für dich, lieber Freund? Coralina sah mich besorgt an und wartete offenbar darauf, dass ich das Angebot annahm. Aber ich war noch immer nicht überzeugt, dass Fabio die Wahrheit sagte. Ich kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass er häufig und gern mit gezinkten Karten spielte. Das ganze Gerede mochte ein Trick sein, um uns die Scherbe abzuschwatzen. Zeig sie mir, Fabio. Wo sind die Leute, die uns beobachten, ne? Überall und nirgends. Okay, wie du willst. Das reicht. Ich stand auf und gab Coralina einen Wink, es mir gleich zu tun. Komm. Sie starrte mich ungläubig an. Schließlich erhob sie sich widerstrebend. Sie wissen, wo sie euch finden können. Sie treffen Entscheidungen über Leben und Tod, wie du über dein Mittagessen. Sie werden euch kriegen. Warum glaubst du mir nicht, dass ich nur euer Bestes will? Weil ich dich kenne, Fabio. Du würdest dir solch eine Geschichte aus den Fingern saugen, um an die Scherbe zu kommen. Habe ich recht? Ja, vielleicht würde ich das. Vielleicht habe ich es sogar schon getan. Aber das hier ist etwas anderes. Wenn du ein besseres Angebot hast, weißt du, wo du uns finden kannst. Ich drehte Fabio den Rücken zu und ging mit der noch zögerlichen Coralina ein paar Schritte den Platz hinauf. Ich kam ins Grübeln. Vielleicht hatte sie recht. Vielleicht war das, was Fabio gesagt hatte, die Wahrheit. Vielleicht war es ein Fehler, ihn hinzuhalten. Vielleicht wäre es sogar eine gute Idee, ihm auch die Kupferplatte anzubieten. Es wäre eine Chance, allen Ärger loszuwerden. Unschlüssig blickte ich mich noch einmal um. Da sah ich Fabio zusammengesunken dasitzen. Moment. Fabio. Besorgt eilte ich zurück an seinen Tisch. Coralina lief hinter mir her. Fabio. Fabio. Der Kunsthändler saß vollkommen still. Ohne jede Regung. Seine Augen waren weit aufgerissen. Mit einer Hand hatte er die Getränkekarte auf seine Brust gepresst. Wie ein Gläubiger sein Gebetbuch. Fabio. Ich legte eine Hand auf die Schulter des Zwerges. Die Getränkekarte verrutschte. Oh mein. Darunter war das Revers seines weißen Jacketts getränkt von zähem Dunkelrot. Fabio. Los. das war, was Pascale geholt hat? Wir wissen nicht, ob ihn irgendetwas geholt hat. Wir werden hier unten sterben. Wir werden sterben wie Pascale. Pascale ist nicht tot. Nein. Wo ist er dann? Und was sind das für Geräusche? Steh! Sie loswerden. Die Scherbe und auch die Kupferplatte. Ich will das Zeug aus dem Haus haben. Es ist zu spät, Coralina. Wer immer Barbio getötet hat, weiß, dass wir die Scherbe haben. Barbio ist tot, weil wir die Platte und die Scherbe gestohlen haben. Hätte ich doch nur auf ihn gehört. Nein. Diese Leute hätten ihn so oder so umgebracht. Spätestens nachdem er ihnen die Scherbe übergeben hätte. Wir saßen im Wohnzimmer der Giovanni und diskutierten seit einer geschlagenen Stunde, ohne auch nur einen Schritt weiterzukommen. Wir sollten aus Rom verschwinden. Nein, ich glaube, wir sind in Sicherheit, solange wir die Scherbe haben. Psst, seid mal still. Was? Was ist denn? Ruhe. Es hat geklopft hinten an der Ladentür. Kommen um diese Zeit ja noch Kunden? Kunden kommen nicht mal tagsüber. Glaubt ihr, dass sie das sind? Ich sehe nach. Nein. Was glaubst du, wie lange wir uns hier oben noch verstecken können? Gut, dann komme ich mit. Okay. Seid vorsichtig. Coralina und ich schlichen in Richtung Laden. Dort drückten wir uns an den langen Reihen der Buchrücken entlang, bis wir schließlich einen vorsichtigen Blick zum Eingang werfen konnten. Es hatte zu regnen begonnen. Der Mann hinter der Glastür hatte seinen Schirm aufgespannt. Sein Gesicht war nicht zu erkennen. Du bleibst in Deckung. Gib mir den Schlüssel. Pass bitte auf. Ja. Vorsichtig schlich ich zum Eingang. Mein ganzer Körper schmerzte vor Anspannung. Guten Abend. Gestatten Sie mir einzutreten? Was wollen Sie? Mit Ihnen sprechen. Sind Sie allein? Das bin ich. Der Mann sah aus wie ein englischer Butler in alten Schwarz-Weiß-Filmen. Ein freundlicher älterer Herr, hochgewachsen, schlank, mit auffallend gerader Haltung. Silbergraues Haar, gestärkter weißer Kragen, ein Seidentuch um den Hals. Ich ließ ihn herein. Mein Name ist Estacado. Kardinal Estacado? Dann sind Sie der Leiter der Vatikaner, der Vatikanischen Bibliothek? Ich bin sein Bruder. Man könnte sagen, dass ich ihm bei seiner Arbeit assistiere. Ich bin wegen der Scherbe hier. Und natürlich wegen der Kupferplatte. Nach dem Mord an Barbio haben wir ehrlich gesagt einen weniger höflichen Besucher erwartet. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe geahnt, dass es geschehen würde, aber ich trage keine Schuld daran. Was wollen Sie? Ich möchte Ihnen ein Angebot unterbreiten. Da sind Sie heute schon der Zweite. Passen Sie auf. Ihrem Vorgänger ist es nicht allzu gut bekommen. Was wollen Sie uns anbieten? Geld? Kein Geld. Sicherheit. Vor wem? Wer hat solches Interesse an der Scherbe und dem Kupferstich? Wer hat Barbio und Cristoforo umgebracht? Die Adepten der Schale. Ich nehme nicht an, dass Sie jemals von ihnen gehört haben. Nein. Ist das so eine Art Geheimgesellschaft? So könnte man es nennen. Ich werde Ihnen mehr darüber erzählen. Später. Erst müssen Sie fort von hier. Wir sollen mit Ihnen kommen. Sie können uns nicht wirklich für so dumm halten. Wollen Sie wirklich mit mir über Dummheit diskutieren? Haben Sie denn geglaubt, die Fachleute des Vatikans hätten keine Möglichkeit festzustellen, ob sich noch weitere Kupferplatten in der Geheimkammer befunden haben? Wie konnten Sie so naiv sein, die Kirche derart zu unterschätzen? Wir haben gedacht... Und die Scherbe ausgerechnet diesem Barbio zu zeigen. Wussten Sie, dass er Fotos davon gemacht hat? Grundgütiger. Er hat sie innerhalb eines einzigen Tages in halb Rom herumgezeigt. Und da sprechen Sie von Dummheit. Wo er recht hat, hat er recht. Hören Sie zu. Sie müssen verschwinden. Und zwar mit der Scherbe und der Kupferplatte. Ich kann Sie an einen sicheren Ort bringen. Sie könnten zu denen gehören. Vielleicht bringen Sie uns nur aus der Stadt, um uns in aller Ruhe zu beseitigen? Ich nehme nicht an, dass Sie uns irgendeine Garantie geben können. Irgendetwas, das es uns leichter machen würde, Ihnen zu vertrauen? Ich verlange gar nicht, dass Sie mir vertrauen. Aber wenn Sie hierbleiben, wird man Ihnen Ihren Fund mit Gewalt abnehmen. Ich weiß nicht. Gut, dann bleiben Sie hier. Nein, warten Sie. Wenn Sie den beiden Kindern wirklich helfen wollen, dann tun Sie es um Himmels Willen. Bitte, geht mit ihm. Aber du kommst mit. Nein, ich bleibe im Laden. Ich gebe dieses Haus nicht auf. Niemals. Bitte komm mit uns, Giovanni. Nein. Ich kannte die Giovanni gut genug, um zu wissen, dass ihr Entschluss unumstößlich feststand. Sie war zu sehr eine Roma, um etwas, an dem ihr Herz hing, einfach aufzugeben. Nehmen Sie die Scherbe und die Kupferplatte mit. Ich weiß, dass Ihnen das nicht gefällt. Aber es gibt nur einen Ort, an dem ich Sie und Ihren Fund vor den Adepten schützen kann. Sie haben uns noch nicht verraten, was für ein Ort das sein soll. Mein Zuhause. Der Vatikan. Stunde später führte uns Estacado durch lange Flure, die in diffusem Halbdunkel lagen. Nur in weiten Abständen brannten Notleuchten. Wir wollen das Hauptlicht lieber nicht anschalten, um keine unnötige Aufmerksamkeit zu erregen. Ich kenne dieses Gebäude. Ein paar Mal habe ich Bücher hier abgeliefert. Wie es aussieht, befinden wir uns mitten in der Vatikana. Der Vatikan mag Ihnen in Ihrer Lage als der denkbar gefährlichste Ort erscheinen. Aber glauben Sie mir, hier wird man Sie nicht suchen. Und erst recht nicht Ihren Schatz. Schließlich erreichten wir einen großen Raum. Hier ist es. Jemand hatte uns auf zwei Klappbetten ein Nachtlager bereitet. Um das Ganze nicht allzu sehr nach einer Zelle aussehen zu lassen, stand auf einem Tisch ein prachtvoller Blumenstrauß. Er machte den Eindruck, als hätte man ihn geradewegs von irgendeiner Beerdigung hierher gebracht. Hier können Sie die Nacht überbleiben. Und die nächsten, falls Sie es wünschen. Ich nehme an, die Platte wollen Sie mitnehmen. Ich denke nicht, dass das nötig ist. Vielleicht würde es Ihnen Spaß machen, das wertvolle Stück morgen früh gemeinsam mit mir zu untersuchen. Vielleicht kann ich Ihre Aufmerksamkeit auf ein paar interessante Details lenken, die Sie selbst noch nicht bemerkt haben. Sie meinen den Schlüssel? Der Schlüssel, ja. Er wird ein Thema sein. Zweifellos. Was wissen Sie über die Scherbe? Sie ist Teil eines Gegenstandes, den die Adepten schlicht die Schale nennen. Sowas wie ein Heiligtum? Eine Art Relikt. Aha. Ein sehr, sehr altes Objekt, das vor langer Zeit in mehrere Teile zerbrach. Die Adepten haben über die Jahrhunderte alle Splitter in ihre Hand gebracht. Bis auf diesen einen. Wieso lag die Scherbe in Piranesis Geheimkammer? Weil er selbst einst Mitglied des Bundes war. Ich werde Ihnen morgen in Ruhe alles über die Adepten und die Schale erzählen. Werden Sie uns hier einschließen? Zu unserer eigenen Sicherheit natürlich. Warum sollte ich das tun? Gute Nacht. Nachdem Estacado gegangen war, legte ich die Kupferplatte auf den Tisch neben die Blumenvase. Erschöpft ließen wir uns auf die Klappbetten fallen. Coralina kramte ihr Handy hervor und wollte die Nummer der Giovanni eintippen. Doch ein Blick auf das Display ernüchterte sie. Kein Netz. Du hast doch nicht wirklich etwas anderes erwartet, oder? Ich erwachte, ohne mir bewusst zu sein, dass ich überhaupt eingeschlafen war. Ich trug noch meinen Mantel, lag quer über dem Bett und fror erbärmlich. Durch die offene Tür des Kellerraumes wehte ein eisiger Luftzug herein. Meine Hand tastete nach dem Lederbeutel mit der Tonscherbe. Er steckte noch immer in meiner Manteltasche. Auch die Platte lag unverändert auf dem Tisch. Aber Coralina war verschwunden. Coralina? Ich eilte zum Tisch und tat etwas ganz und gar Hilfloses. Ich nahm die Kupferplatte und schob sie unter die Matratze meines Bettes. Dann eilte ich auf den Korridor. Coralina! Ich verließ mich auf meinen Instinkt und schlug den Weg nach rechts ein, ohne zu wissen, ob Coralina dieselbe Richtung gewählt hatte. Am Ende des Korridors gelangte ich an ein feuersicheres Stahlschott, das mit einem Rad entriegelt wurde. Es stand weit offen. Dahinter lag eine unterirdische Halle. Auf Regalen, die bis zur Decke reichten, befanden sich Tausende und Abertausende von Büchern. Coralina! Die Notbeleuchtung brannte und ich beschloss, das Hauptlicht lieber auszulassen. Langsam ging ich durch einen Gang. Ich bog ab, befand mich bald in einem unüberschaubaren Irrgarten aus Regalreihen wieder. Ich konnte nicht anders als an Daedalus und sein Labyrinth des Minotaurus zu denken. Coralina! Wieder eine Kreuzung. Mir wurde langsam klar, dass ich Coralina auf diese Weise niemals finden würde. Schlagartig merkte ich, dass ich mir nicht einfach nur Sorgen um sie machte. Ich vermisste sie. Dann, von einer Sekunde zur anderen, erloschen die Lichter. Was sind das für Geräusche? Ein Trampeln von Hufen. Was um Gottes Willen war das? Ich versuchte mir einzureden, dass ich das nicht wirklich hörte. Dass ich mir nur etwas vormachte. Aufgewühlt tastete ich mich weiter vor, bis das Regal unter meinen Fingern endete. Sekundenlang tastete ich ins Leere. Dann berührte ich plötzlich etwas Weiches, Warmes. Schlagartig zuckte ich zurück, aber jemand ergriff mein Handgelenk und hielt mich fest. Coralina! Psst, sei still! Was ist los? Was in aller Welt machst du hier? Psst, irgendwer ist hier. Was? Komm, hier lang. Im Dunkeln gingen wir den Weg zurück, den ich gekommen war. Nach wenigen Metern stießen wir gegen eine Bücherwand. Ich hätte schwören können, dass sie zuvor nicht dort gestanden hatte. Notgedrungen wandten wir uns nach links. Ich war auf der Suche nach einem Handyempfang. Da habe ich das offene Schott gesehen und war neugierig. Psst, du hättest mich wecken müssen. Coralina kam nicht mehr zum Antworten. Denn an der nächsten Kreuzung erwartete uns jemand. Schweigend. Regungslos. Da! Wer sind Sie? Mein Name ist Janus. Folgen Sie mir. Folgen? Vielleicht erklären Sie uns erst, was Sie von uns wollen. Ihr Leben retten! Das Licht habe nicht ich ausgeschaltet. Das waren die. Und das bedeutet, dass Sie bald hier sein werden. Wer? Estacado und seine Schergen. Vor allem anderen irritierte mich die Tatsache, dass wir unser Gegenüber nicht sehen konnten. Einem Fremden zu trauen war eine Sache, einem Unsichtbaren eine ganz andere. Estacado hätte uns schon längst umbringen können. Estacado ist nicht Landini. Der war es, der den Maler umbringen ließ. Estacado verabscheut rohe Gewalt. Er tötet, aber er tut es mit Stil. Und er würde niemals zulassen, dass ein Mord seine Pläne gefährdet. Deshalb hat er sie hergebracht, um sie in Sicherheit zu wiegen und um sich alle Zeit mit ihnen zu nehmen, die er für nötig hält. Wieso sollten wir ihnen glauben? Gerade in diesem Augenblick durchsuchen seine Leute ihr Zimmer. Aber sie werden die Platte nicht finden. Sie ist... nicht mehr dort, wo sie sie versteckt haben. Was? Ich habe sie fortgeschafft. Vorerst in ein Versteck in der Nähe. Nein. Sie haben die Kupferplatte? Glauben Sie mir, wenn Sie erst die Zusammenhänge begreifen, werden Sie zu schätzen wissen, was ich getan habe. Und nun kommen Sie endlich mit. Okay, gehen wir. Der sonderbare Fremde kannte sich offenbar gut genug aus, um den Weg auch im Dunkeln zu finden. Schließlich erreichten wir den Mittelgang. Das Schott stand immer noch offen. Die Notleuchten auf dem Korridor waren erloschen. Aber in weiter Ferne zuckten immer wieder winzige Lichtpunkte auf. Taschenlampen. Estacados Männer durchsuchten unser Zimmer. Schnell, beeilen Sie sich. Janus führte uns durch die unterirdischen Korridore. Wir waren noch nicht weit gekommen, als die Notbeleuchtung wieder aufflammte und uns in fahles Halblicht tauchte. Janus' harter Tonfall täuschte. Er war kleiner als Coralina und war leicht übergewichtig. Sein Haar war schlohweiß und zerzaust. Hier entlang. Janus deutete auf eine angelehnte Tür. Dahinter war eine Abstellkammer. Nahe der hinteren Wand befand sich eine Öffnung im Boden. Springen Sie! Sie erwarten allen Ernstes, dass wir in irgendein Loch springen, dessen Boden wir nicht mal sehen können. Ich würde Sie hineinstoßen, wenn ich an einen Kopf größer wäre. Viel zu verlieren haben wir ohnehin nicht mehr, oder? Kurz entschlossen sprang Coralina nach unten. Alles in Ordnung. Nun machen Sie schon. Ich sprang auch. Es war weniger tief, als ich vermutet hatte. Los, kommen Sie. Janus schien jeden Meter des kaum beleuchteten Kellergeschosses zu kennen. Mühelos führte er uns eine kleine Ewigkeit lang durch die Dunkelheit. Hörst du das? Durch eine Öffnung traten wir hinaus auf einen breiten Steinvorsprung. Aus der gegenüberliegenden Wand ergoss sich ein breiter Wasserstrahl in die Tiefe und sammelte sich nach einigen Metern in einem dunklen Bassin. An der Wand waren zahllose Metallrohre befestigt. Die Anlage ist Teil eines antiken Aquädukts. Das Wasser stammt aus dem Bracianer See, 40 Kilometer von hier. Damit werden Dutzende von Brunnen im Vatikan, aber auch draußen in der Stadt gespeist. Wir müssen nach Hause. Wenn Estacado so gefährlich ist, wie Sie sagen, muss ich meine Großmutter warnen. Sie werden bis auf Weiteres im Vatikan bleiben. Zumindest, wenn Sie am Leben bleiben wollen. Aber die wissen doch, dass wir hier sind. Estacado hat uns selbst hergebracht. Er wird alle Tore doppelt bewachen lassen. Und was Ihre Großmutter angeht, ihr wird nichts zustoßen. Estacado hat es auf die Scherbe und die Kupferplatte abgesehen, nicht auf das Leben einer alten Frau. Solange beides hier bei uns ist, ist sie sicher. Ich sah auf das riesige, tiefschwarze Wasserreservoir. In der Nähe des Wasserfalls, auf der anderen Seite, gab es eine weitere Öffnung. Und sogar einen kleinen Fußweg, der dem Verlauf des Kanals ins Dunkel folgte. Ich überlegte, ob es möglich wäre, da hinüberzukommen. Vergessen Sie es. Diese Idee hatten schon andere vor Ihnen. Man hat keinen je wiedergefunden. Wer hier ins Wasser fällt, den zieht der Sog gnadenlos nach unten und dann hinauf in die Rohre. Kommen Sie, gehen wir weiter. Ist Estacado wirklich der Bruder des Kardinalbibliothekars? Gewiss. Er ist Mitglied der Adepten, wie auch der Kardinal selbst. Wer gehört noch dazu? Oh, Kardinal von Taden, Landini, Professor Trojan und noch ein paar andere. Ein Professor? Ist er so ein dünner Kerl im Rollstuhl? Ah, Sie hatten bereits das Vergnügen. Professor Trojan ist der oberste Baumeister des Vatikans. Einer der mächtigsten Männer der Kirche. Und das, obwohl er nur ein weltlicher Mitarbeiter des Heiligen Stuhls ist. Woher wissen Sie so gut Bescheid über die Adepten? Tja, Estacado hat es mir selbst erzählt. Für kurze Zeit war ich so etwas wie sein Schüler. Ich war wie geblendet von dieser unglaublichen Vision, von den Dingen, die er mir eröffnet hat. Schließlich verlangte ich sogar, Mitglied der Adepten zu werden. Aber das ging Estacado zu weit. Nein, das Problem waren die anderen. Das Ergebnis der Abstimmung war niederschmetternd. Von Taden und Landini waren der Ansicht, dass ich durch mein Wissen ein zu großes Risiko geworden war. Estacado willigte schließlich ein, mich verschwinden zu lassen. Auf Landinis Art und Weise. Ich konnte mich in Sicherheit bringen und beschloss, mit einigen Freunden den Einfluss der Adepten zu brechen. Dann ist Ihr einziges Motiv Ihre gekränkte Eitelkeit? Der Zauberlehrling, der von seinem Meister verstoßen wurde? Oh, fast jeder hier im Vatikan hatte bereits unter Entscheidungen zu leiden, die aufgrund der Einflüsterungen der Adepten getroffen worden sind. Glauben Sie mir, es ist mehr als nur Vergeltung. Kommen Sie hierauf. Durch eine Luke brachte Janus uns ins Freie. Wir befanden uns mitten in einer Parkanlage des Vatikans. Einen Moment. Ich möchte mit meiner Großmutter telefonieren. Gut, tun Sie das, aber beeilen Sie sich. Coralina hatte ihr Handy noch in der Tasche. Sie wählte und wartete angespannt, dass die Giovanni abnehmen würde. Sie geht nicht ran. Ja, dafür kann es tausend Gründe geben. Janus hat uns angelogen. Er hat's nur auf die Scherbe und den Schlüssel abgesehen. Was schert ihn die Giovanni? Estacado und seine Leute werden sie umbringen. Vielleicht haben sie das schon getan. Coralina. Das werden sie nicht. Kommen Sie jetzt. Wohin bringen Sie uns? Ich möchte Sie einigen Personen vorstellen. Coralina und ich wechselten einen kurzen Blick. Ihr etwas zugestoßen ist. Okay. Gehen wir. Als sie an mir vorbei wollte, hielt ich sie an den Schultern fest. Ich konnte nicht anders und küsste sie auf die Lippen. Nicht lange und nicht besonders leidenschaftlich. Aber ich küsste sie. Sie schaute mich aus großen Augen an und brachte sogar ein zaghaftes Lächeln zustande. Das soll mich doch nicht etwa beruhigen, oder? Würden Sie mir jetzt bitte folgen? Ich ergriff Coralinas Hand und gemeinsam liefen wir mit Janus über Schleichwege, hinter Heckenreihen und Buschwerk durch die nächtlichen Gartenanlagen des Vatikans. Durch einen Hintereingang führte Janus uns dann in ein kastenförmiges Gebäude und verriegelte die Tür mit einem schweren Stahlriegel. Wo sind wir hier? Im Monastero Mater Ecclesiae, dem einzigen Nonnenkloster des Vatikans. Janus, ich habe euch schon früher erwartet. Eine hochgewachsene Frau in schlichter Nonnentracht trat uns mit einem feinen Lächeln entgegen. Schwester Diana, die Äbtissin des Klosters. Wir haben eine kleine Mahlzeit für Sie vorbereitet. Ich werde in der Zwischenzeit versuchen, ein paar Erkundigungen über Ihre Großmutter einzuholen. Die Äbtissin führte uns in den Speisesaal, wo zwei Nonnen uns mit heißem Eintopf versorgten. Wir hatten nicht ganz aufgegessen, als Janus hereinstürmte. Es gibt Neuigkeiten. Es ist etwas geschehen. Was haben die mit ihr gemacht? Sie liegt im Krankenhaus. Ich habe mit einem Arzt gesprochen. Er meinte, sie hat ein paar Prellungen, aber offenbar keine Brüche. Was ist passiert? Sie können sie anrufen. Das ist die Nummer ihres Apparats. Janus reichte Coralina einen Zettel mit einer handgeschriebenen Telefonnummer. Sie ging beiseite und telefonierte aufgeregt mit ihrer Großmutter. Schließlich legte sie auf und kam zurück zu Janus und mir. Wie geht es ihr? Den Umständen entsprechend gut. Jemand ist ins Haus eingebrochen. Da ist sie oben aus dem Fenster gesprungen. Und sie hat die Scherbe bei sich. Was? Ein, zwei Herzschläge erstarrte ich, bis meine Fingerspitzen durch den Stoff des Mantels und das Leder hindurch die unregelmäßige Form des Tonbruchstücks ertasteten. Sie fantasiert offenbar. Ich glaube nicht. Sie sagt, sie habe sie ausgetauscht, als du vorgestern in der Badewanne gelegen hast. Sie sagt, sie wollte nicht, dass wir die Schale Barbio verkaufen. Langsam holte ich den Lederbeutel aus meiner Tasche und schüttelte seinen Inhalt auf den Tisch. Zum Vorschein kam ein Stück von einem zerbrochenen Suppenteller. Wütend wischte ich es vom Tisch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hatten, führte uns Janus in den unterirdischen Versammlungsraum des Klosters, der von einem flackernden Kaminfeuer erhellt wurde. Rund um eine Tafel saßen die acht Nonnen des Klosters. In ihrer Mitte ruhte die Kupferplatte. Setzen Sie sich. Ich habe Ihnen Erklärungen versprochen. Die Zeit ist gekommen, mein Versprechen einzulösen. Warum? Was haben Sie davon, uns einzuweihen? Sie wissen, dass wir die Scherbe nicht mehr besitzen. Und die Platte gehört bereits Ihnen. Ich denke, dass Sie in gewisser Weise ein Recht darauf haben, die Wahrheit zu erfahren. Wir wollten die Sachen verkaufen. Es ging uns nur um das Geld, um nichts sonst. Wir werden uns nicht für irgendwelche moralischen Verpflichtungen umbringen lassen. Und schon gar nicht für eine Palastrevolution im Vatikan. Warum hören Sie nicht erst einmal zu? Ich legte meine Hand beruhigend auf die von Coralina. Die Äbtissin hatte recht. Wir konnten unsere Entscheidung treffen, wenn Janus uns alles erzählt hatte. Legen Sie los. Piranesi war eines der Gründungsmitglieder der Adepten. Ihm ist es gelungen, die nachträglich eingeritzte Schrift in der antiken Schale zu dechiffrieren, um die sich der Geheimbund bei seinen Treffen versammelt hat. Als die Schale später zerbrach, bekam jeder der Adepten eine Scherbe zur Aufbewahrung. Piranesi wählte für sich diejenige, auf der der wichtigste Teil der kodierten Botschaft stand. Erst nach einigen Jahren informierte Piranesi die anderen, dass er den Text dekodiert hatte und dabei auf etwas Unfassbares gestoßen war. Auf die Lage eines geheimen Ortes, den er bereits besucht und in seinen Stichen verewigt hatte. Wollen Sie damit sagen, die Kacheri existierten tatsächlich? Als echtes Bauwerk? So ist es. Das ist absurd. Solch ein Bauwerk müsste gründlich dokumentiert sein, selbst wenn es später zerstört worden ist. Es wurde nicht zerstört. Was? Die Adepten wollten natürlich wissen, wo sich die Tür zu so einem grandiosen unterirdischen Bauwerk befand. Aber Piranesi weigerte sich, seinen Freunden die genaue Lage dieses Zugangs mitzuteilen. Und er behauptete, sein Bruchstück der Schale nicht mehr zu besitzen, sodass die übrigen Adepten keine Chance hatten, den Text selbst zu dekodieren. Aha. Dann schuf Piranesi den 17. Stich, den wir hier vor uns sehen. Mit der Risszeichnung eines Schlüssels, den er auf diese Weise an spätere Generationen weitergeben wollte. Wollen Sie damit sagen, dass dies der Schlüssel zu den realen Kacheri ist? Allerdings. Die Kupferplatte birgt den Schlüssel und die Scherbe das letzte Puzzlestück im Lageplan des Eingangs. Estacado und die anderen brauchen also beides. Es ging ihnen die ganze Zeit um den Geheimzugang. So ist es. Vermutlich ist es den Adepten längst gelungen, den Text zu entschlüsseln, mit Ausnahme des entscheidenden fehlenden Bruchstücks und dem darauf enthaltenen wichtigsten Teil der Lagebeschreibung. Wie aber kam Cristoforo an den Stich? Cristoforo war, wie Sie wissen, der angesehenste Restaurator des Vatikans. Wie es aussieht, ist er in den Archiven auf einen Druck der 17. Platte gestoßen. Die Adepten verlangten von Cristoforo, das Blatt herauszugeben. Er aber weigerte sich, zerstörte den Druck und behauptete, es habe keinen Schlüssel auf dem Bild gegeben. Tja, ich vermute, dass sie mit Gewalt versuchten, ihn zum Reden zu bringen und er darüber endgültig den Verstand verlor. Warum aber überhaupt das alles? Was haben die Adepten davon, wenn sie die Tür finden? Was die Adepten heute tun, tun sie in gewisser Weise für den Fortbestand der katholischen Kirche. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass die Kirche schon Jahrhunderte vor Piranesi von der Existenz der realen Kacheri wusste und den Entschluss fasste, ihre Existenz geheim zu halten. Und zwar, indem man den Vatikan darauf errichtet hat. Was? Aber warum? Ich denke, dass man in dem, was Piranesi später Kacheri nannte, nichts Geringeres als die physische Manifestation der Hölle vermutet hat. Es ist leicht, sich heute darüber lustig zu machen, aber jahrhundertelang glaubte man das tatsächlich. Jetzt stellen Sie sich vor, es würde herauskommen, dass es dieses Tor gibt. Es würde bekannt werden, dass man den Vatikan irgendwann einmal als Siegel der Hölle erbaut hat. Umso größer wäre wohl das Interesse an dem, was sich hinter dem Tor verbirgt. Ja. Was aber, wenn man es tatsächlich öffnen würde und dahinter wäre nichts? Vielleicht ein System von Grotten oder eine Halle oder ein paar alte Verliese, wie auf Piranesis Kupferstichen. Aber keine Hölle. Was erzählt man in einem solchen Fall den zig Millionen Gläubigen? Dass die Kirche einem Irrtum aufgesessen ist? Dass es gar keine Hölle gibt? Aus der Sicht der Kirche muss die Existenz der Kacheri für immer geheim bleiben. Man kann nicht zulassen, dass der geheime Zugang geöffnet wird. Und dafür zu sorgen, das ist heute Aufgabe der Adepten. Das klingt alles völlig verrückt. Die Wahrheit muss endlich ans Licht. Verstehen Sie jetzt, warum wir das Tor finden und der Öffentlichkeit zugänglich machen müssen? Darum geht es Ihnen. Was dachten Sie denn? Wir haben gerade eine Nachricht bekommen. Die Adepten halten in Kürze eine Versammlung ab. In einer halben Stunde. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, unseren Gästen zu beweisen, dass das alles keine Fantastereien sind. Eine Weile führte Janus uns durch feuchte Gänge mit niedrigen Decken. Wir sind gleich am Ziel. Von jetzt an keinen Laut mehr. Wir kamen an ein schweres Gitter. Die Zwischenräume waren groß genug, um mühelos hindurchschauen zu können. Vor uns lag eine unterirdische Halle. Das Gitter befand sich gleich unter der Decke, sodass wir von hoch oben in die Tiefe schauten. Auf der gegenüberliegenden Seite befand sich ein großes, archaisches Steintor, das von zwei bewaffneten Männern bewacht wurde. Im Zentrum des Raumes stand ein großer Tisch, daneben ein schwerer Tresor. Hier halten die Adepten ihre Sitzungen ab. Aber wenn sie sich mitten in der Nacht treffen, muss etwas Besonderes vorgefallen sein. Um was kann es da gehen? Durch das Tor betraten mehrere Männer die Halle. Einer war Estacado, ein anderer Kardinal von Taden, gefolgt von seinem weißhäutigen Sekretär Landini. Nach ihnen traten einige ältere Männer ein, die ich nie zuvor gesehen hatte. Ich vermutete, dass es sich um hohe Geistliche des Vatikans handelte. Das da ist Estacados Bruder. Die Adepten der Schale ließen sich rund um den Tisch nieder. Zuletzt wurde Professor Trojan hereingeschoben. Auf seinem Schoß lag ein hölzernes Kästchen, das er mit beiden Händen festhielt. Er positionierte seinen Rollstuhl in eine Lücke zwischen Estacado und Kardinal von Taden. Weihevoll stellte er das Kästchen vor sich auf den Tisch. Mit einem Wink schickte von Taden die Wachmänner hinaus. Dann erhob er sich und öffnete den Tresor. Unendlich vorsichtig holte er einen runden Gegenstand hervor und stellte ihn auf den Tisch. Selbst aus dieser Höhe konnte ich erkennen, dass es sich um die minoische Schale handelte. Man hatte die 5 Bruchstücke augenscheinlich zusammengefügt. Lediglich das 6. fehlte noch. Sie wissen, dass unsere beiden Gäste entkommen sind. Und uns allen dürfte klar sein, wer ihnen vermutlich dabei geholfen hat. Wir hätten sie beseitigen sollen. Dann hätten wir jetzt nicht dieses leidige Problem. Ja, vielleicht. Trotzdem war es den Versuch wert. Ich bin nach wie vor dagegen, blindwütig Menschen umzubringen. Ihre lächerliche Rache an diesem Maler war überflüssig und unser nicht würdig. Ihre humanistische Gesinnung in Ehren, Signore Estacado. Aber Cristoforo war ein Risiko. Stellen Sie mich in Frage, Fontaden? Sie alle haben mich zum Vorsitzenden dieser Runde gewählt. Muss ich daran erinnern, dass Ihr kleines Experiment heute Nacht nicht der erste Fehlschlag war, den Sie sich geleistet haben? Es war der Professor, der dem Streit zwischen von Taden und Estacado ein Ende bereitete. Ich denke, wir sollten nun zum vordringlichsten Grund unseres Hierseins kommen. Täusche ich mich oder ist dieser ganze Streit in Anbetracht unseres heutigen Triumphs nicht ein wenig lächerlich? Trojan griff vorsichtig in das Holzkästchen und holte mit Daumen und Zeigefinger etwas hervor. Nein! Ich drückte Coralinas Hand. Vom Schacht aus war der Gegenstand in Trojans Hand nur klein und undeutlich zu erkennen. Und doch war klar, dass es sich um die Scherbe handelte. Die Scherbe, die eigentlich bei der Giovanni in der Klinik hätte sein sollen. Die Scherbe, die sie niemals freiwillig herausgegeben hätte. Sie ist tot. Sie haben sie umgebracht. Tränen bahnten sich einen hellen Weg durch den Staub auf Coralinas Wangen. Ich wollte ihr widersprechen, sie beruhigen, irgendetwas sagen, das sie trösten würde. Aber schon der Versuch erschien mir zynisch. Die Adepten mussten das Telefongespräch zwischen ihr und der Giovanni abgehört, die alte Frau ermordet und die Scherbe an sich gebracht haben. Unten legte Trojan die Scherbe in die Lücke im Gefüge der Schale. Sie passte haargenau. Wie lange wird es dauern, den Text zu dechiffrieren? Ein paar Stunden. Morgen früh kennen wir den genauen Standort des Tors und können mit den Grabungen beginnen. Einige der Männer beugten sich vor, um einen besseren Blick auf die Schale zu haben. Zum ersten Mal seit 2,5 Jahrhunderten war sie wieder vollständig. Langsam entfernten wir uns von dem Gitter. Während des Rückwegs durch die Schächte sagte Coralina kein weiteres Wort. Sie ließ auch nicht zu, dass ich sie in den Arm nahm. Erst als wir wieder im Freien waren, wandte sie sich an Janus. So, es ist mir egal, wie Sie es anstellen. Aber ich möchte jetzt zurück in die Stadt. Ich muss mich um meine Großmutter kümmern. Lassen Sie mich erst mal herausfinden, was im Krankenhaus geschehen ist. Und was für eine Lüge werden Sie uns diesmal auftischen? Verdammte Scheiße, Janus! Sie haben gesagt, ihr könne nichts passieren! Ich habe nicht gewusst, dass sie im Besitz der Scherbe war. Außerdem wissen wir nicht, ob sie wirklich... Ob sie tot ist? Herrgott, nicht einmal jetzt haben Sie den Mut, es auszusprechen. Sie ist tot, Janus. Und das wissen Sie genauso gut wie ich. Coralina hat recht. Bringen Sie uns aus dem Vatikan. Ganz gleich auf welchem Weg. Um den Rest kümmern wir uns selbst. Die Tore sind geschlossen. Die Wächter werden Anweisungen bekommen haben, niemanden durchzulassen, den sie nicht kennen. Was ist mit dem Weg durch das Wasserreservoir? Das wäre ein guter Fluchtweg, wenn einen der Strudel nicht nach unten ziehen würde. Es funktioniert nicht, glauben Sie mir. Wir könnten es mit Seilen versuchen. Sie wollen sich über das Wasser hangeln? Sie sind ja wahnsinnig. Seit Bruder Pascale verschwunden ist, haben Lorine und ich unseren Weg in die Tiefe fortgesetzt. Noch immer ist kein Ende in Sicht. Dieses animalische Trampeln und Brüllen hat sich nicht wiederholt. Aber die Eintönigkeit des Treppenabstiegs zehrt an unseren Nerven. Ist der Herr noch bei uns? Wacht er über unsere Schritte? Ich zweifle immer öfter. Schließlich haben wir ein Tor aufgestoßen, das für immer hätte verschlossen bleiben sollen. Moment, was ist das? Von unten strahlt plötzlich ein heller Schein herauf. Steigt zu uns herauf. Was ist das? Ist das ein brennendes Kreuz? Ein Kreuz geformt aus reinem Feuer? Ein brennender Mensch! Als ich dachte. Ich hatte noch nie im Leben einen Wurfanker geschleudert und meine ersten Versuche schlugen kläglich fehl. Verdammt! Ja! Dann verhakten sich die Stahlspitzen endlich in den Mauerfugen nahe der Öffnung auf der gegenüberliegenden Seite. Wir verknoteten das andere Ende mit einem mannsbreiten Wasserrohr. Coralina und ich banden uns zwei weitere Seile um die Brust, sodass Janus uns daran notfalls ins Trockene ziehen konnte. Das fehlt. So. Ich zuerst. Gut. Dann kann ich Janus bei der Sicherung helfen. Viel Glück. Ich küsste Coralina. Dann umfasste sie entschlossen den straff gespannten Strick und rutschte über den Steinvorsprung. Ein kräftiger Ruck ging durch das Seil, als sie mit beiden Händen über dem Abgrund baumelte. Mein Puls raste, als ich beobachtete, wie sie sich langsam vorwärts hangelte. Bald schon hatte sie mehr als die Hälfte der 8 Meter überwunden. Und noch immer zeigte sie keine Ermüdungserscheinung. Ja, du schaffst es, Coralina. Nur noch ein paar Meter. Das letzte Stück war das gefährlichste. Dort führte das Seil nah an dem künstlichen Wasserfall vorbei. Doch wenig später erreichte Coralina die Mauer nahe der Öffnung. Sie war in Sicherheit. Wenn Sie drüben ankommen, folgen Sie einfach dem Tunnel. Nach ein paar hundert Metern finden Sie in der rechten Wand einen Schacht, der nach oben führt. Er endet in einem Teil der städtischen Kanalisation. Dort sollten Sie keine Schwierigkeit haben, einen Ausstieg zu finden. Ich packte das Seil und glitt nach kurzem Zögern vom Steinvorsprung. Dann baumelte ich frei über dem Abgrund. Unendlich vorsichtig begann ich, mich vorwärts zu schieben. Bald schon taten meine Arme weh. Das Sicherungsseil um meinen Brustkorb schnürte mir die Luft ab. Atemlos blickte ich an mir hinab in die Tiefe. Ich sah die strudelnden Fluten, die Dunkelheit des Wassers, die das Reservoir schier bodenlos erscheinen ließ. Von einem Herzschlag zum nächsten konnte ich mich nicht mehr bewegen. Ich war wie gelähmt, hing stocksteif am Seil, beide Hände erstarrt, reglos und kalt und gelähmt vor Angst. Die Adepten der Schale waren bereits so nah, dass Janus sie hören konnte. Coralina stand in der Öffnung des Aquädukts und winkte mir aufgeregt zu. Meine Muskulatur war wie versteinert. Janus war dabei, das Ende meines Sicherungsseils mit hektischen Bewegungen an eines der Rohre zu knoten. Dabei schaute er immer wieder rasch zum Eingang hinüber. Lichtkegel von Taschenlampen huschten über die Korridorwand. Janus hatte keine andere Wahl, als ebenfalls die Flucht zu ergreifen. Und es gab nur einen einzigen Weg. Nein! Nicht! Nein! Ein heftiger Ruck lief durch das Seil und ich geriet abrupt ins Schaukeln. Janus hatte sich vom Steg abgestoßen und hing nun genau wie ich an beiden Händen über dem Abgrund. Mühsam begann ich, mich wieder vorwärts zu schieben. Schneller jetzt, obwohl das Seil wie wild schaukelte, weil sich auch Janus daran entlang hangelte. Coralina am sicheren Ufer konnte nichts tun. Nur da stehen und zuschauen, wie Janus und ich um unser Leben kämpften. Noch 3 Meter. Vor mir sah ich die tosende Flut des Wasserfalls. Durch das Schwingen des Seils war ich in weit größerer Gefahr, als Coralina von der Sturzflut erfasst zu werden. Das Seil federte plötzlich nach oben. Als ich mich umschaute, war niemand mehr hinter mir. Ich blickte nach unten und sah noch, wie Janus vom Ausläufer eines Strudels ergriffen wurde und sich mit erhobenen Armen um sich selbst drehte. Komm schnell, Jupiter! Komm schnell! Coralina streckte mir ihre Hand entgegen, nur noch 2 Meter entfernt. Aber ich sah hinunter zu Janus und traf eine Entscheidung. Ich musste es versuchen. Nein! Tu das nicht! Ich schenkte ihr ein letztes Lächeln. Dann holte ich tief Luft und ließ das Seil los. Sekundenbruchteile später knallte ich auf die Wasseroberfläche und war nicht im Mindesten auf die furchtbaren Kräfte vorbereitet, die sofort an mir rissen. Das Wasser war sehr viel kälter, als ich erwartet hatte. Und sekundenlang war es, als bliebe mein Herz stehen. Doch dann gelang es mir, Luft zu holen, während ich zugleich in einen Strudel geriet. Meine Hände stießen gegen etwas, umfassten Stoff, dann einen Arm. Ich sah Janus. Er hatte die Augen geschlossen, den Mund weit aufgerissen, die Arme kraftlos im Spiel der Wassermassen. Der Strudel zerrte mich nach unten. Janus wurde mir entrissen. Ich versuchte, nach ihm zu greifen, fasste aber ins Leere, weil mich das Sicherungsseil zurück nach oben riss. Einen Moment sah ich noch Janus, wie er tief unter mir davon trudelte, bis ihn die Schwärze endgültig verschluckte. Dann verlor ich das Bewusstsein. Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen hatte. Es dauerte einen Moment, ehe die Erinnerung an die Ereignisse zurückkehrte. In der Mitte des Raumes befand sich ein spartanischer Holztisch. Darauf standen 3 entkorkte Weinflaschen mit vergilbten Etiketten. Daneben 2 leere Gläser. Rotwein. Schon der Geruch erzeugte ein Kribbeln auf meiner Haut. Zwei Personen kamen herein. Der eine war Landini, geisterhaft weiß, wie ein Laiendarsteller in einer schlechten Hamlet-Inszenierung. Der zweite Mann war der hünenhafte Chauffeur des Professors. Sie sind schneller auf den Beinen, als wir befürchtet hatten. Ist das Ihre Art, mir nachträglich gute Besserung zu wünschen? Ich lege sogar Wert darauf, mit Ihnen auf Ihre Gesundheit anzustoßen. Hier, für Sie. Tut mir leid. Um diese Tageszeit trinke ich keinen Alkohol. Ich bin sicher, Sie werden für uns eine Ausnahme machen. Trinken Sie das Glas aus. Ich wusste nur zu genau, was geschehen würde, falls ich auch nur mit ein paar Tropfen von dem Wein in Berührung käme. Ich kannte die allergischen Reaktionen meines Körpers. Der Chauffeur trat hinter mich. Machen Sie schon. Ich weiß nicht, wo Janus die Kupferplatte versteckt hat. Trinken Sie. Von hinten schlug mir der Chauffeur das leere Glas aus der Hand und umschloss mit beiden Armen meinen Oberkörper. Sie werden später noch genug Gelegenheit bekommen, zu erzählen, was Sie auf dem Herzen haben. Aber bis dahin gebietet es die Höflichkeit, dass Sie unsere Einladung annehmen. Brutal presste Landini die Flasche zwischen meine Lippen. Ich musste schlucken, wenn ich nicht ersticken wollte. Ich wusste, dass Sie Geschmack daran finden würden. Während ich trank, spürte ich, wie mein Hals anschwoll. Ich hatte das drängende Gefühl, mich übergeben zu müssen. Eine heftige Schüttelfrostattacke überkam mich. Landini setzte die Flasche erst wieder ab, als sie leer war. Sie sollten auch diesem edlen Tropfen eine Chance geben. Ganz vorteuflich. Glauben Sie mir, der Heilige Vater nimmt an Feiertagen gern einen Schluck davon. Erneut rammte Landini mir einen Flaschenhals zwischen die Zähne. Diesmal aber gelang es mir, meinen Kopf freizuschütteln. Halt ihn fest. Die Arme des Chauffeurs schlossen sich so fest um mich, dass ich kaum mehr atmen konnte. Mein Körper rebellierte. Ich spürte, wie das Jucken begann. Die Rötungen. Der schuppige Ausschlag. Als ich die zweite Flasche geleert hatte, nahm ich das Gesicht des Albinos nur noch als fernen, gespenstischen Schatten wahr. Wie durch einen dichten Schleier sah ich ihn nach der dritten Flasche greifen. Dann füllte sich meine Kehle mit Erbrochenem. Ich besudelte Landini und mich selbst mit einer Fontäne aus rotem Wein. Sehen Sie, ich gebe Ihnen noch was. Ein Antihistaminikum. Gegen Ihre Allergie. So. Wachen Sie auf. Eine Hand klatschte in mein Gesicht. Ich öffnete die Augen und sofort war der Schmerz wieder da. Kommen Sie. Wir haben trockene Kleidung für Sie. Landini führte mich in ein weiträumiges Büro, dessen Wände bis an die Decke mit Plänen und Bauzeichnungen bedeckt waren. In der Mitte des Raumes stand ein Schreibtisch mit grauer Marmorplatte. Hier, setzen Sie sich. Lassen Sie uns allein, Landini. Durch eine andere Tür kam Trojan in den Raum gerollt. Dann war dies offensichtlich sein Büro. Sind Sie sicher? Unser Freund sieht nicht so aus, als wäre er in der Verfassung, mir den Hals umzudrehen. Als wir allein waren, rollte Trojan um mich herum und platzierte seinen Rollstuhl auf der anderen Seite des Schreibtisches. Ein Handlanger. Man sollte nicht meinen, dass er tatsächlich Priester im Vatikan ist, nicht wahr? Etwas Gebäck. Haben Sie mich deshalb herbringen lassen, um mit mir zu frühstücken? Ihre Leute haben erst heute Morgen versucht, mich umzubringen. Die Geschichte mit dem Wein? Glauben Sie mir, das war nicht mein Einfall. Landini und Fontaten müssen das ausgeheckt haben. Natürlich. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Aber ich habe die Kupferplatte nicht mehr. Janus hat Verbündete im Vatikan. Wir sind nicht sicher, wer diese Leute sind, aber Sie wissen es. Und ich möchte... dass Sie mit uns zusammenarbeiten. Ich soll Ihnen Namen nennen. Ich möchte, dass Sie für uns tätig werden. Sie könnten im Auftrag der Kirche arbeiten, Kunstschätze auf der ganzen Welt aufspüren, die wertvollsten Objekte, die Sie sich vorstellen können. Sie müssen mir nur vertrauen. Was haben Sie mit der alten Frau gemacht? Sie hätte Ihnen die Scherbe niemals freiwillig gegeben. Lenken Sie nicht ab, Jupiter. Ich weiß, was in Ihnen vorgeht. Mein Angebot reizt Sie, nicht wahr? Ich biete Ihnen eine Zukunft. Überlegen Sie doch. Nein, erst will ich antworten. Ich könnte Sie auch wieder Landini überlassen. Ach, Janus sagte, es sei das Ziel der Adepten, die Existenz der Karcherie oder wie immer Sie diesen Ort nennen wollen, zu vertuschen. Vielleicht gilt das für Fontaden und Landini, aber Sie, Professor, warum haben Sie sich auf all das eingelassen? Vielleicht aus Neugier? Neugier, ja. Vielleicht für eine Weile. Aber Sie sind schon zu lange Mitglied der Adepten. Würde es Ihre Neugier befriedigen, dieses Tor für immer geschlossen zu halten? Nein, Professor. Das nehme ich Ihnen nicht ab. Wissen Sie, seit Jahren leite ich die Restaurationsarbeiten des Vatikans. Es freut mich für Sie. Es ist denkbar unbefriedigend. Verstehen Sie, Jupiter, ich habe Vorschläge eingereicht für ein paar einschneidende Veränderungen dort draußen. Für die Kardinäle war das, als hätte ich versucht, die ersten Kapitel der Bibel neu zu schreiben. Man erhält, man rekonstruiert, man bessert aus. Aber man schafft hier nie etwas Neues. Mit großen Schwierigkeiten erhob sich Trojan aus seinem Rollstuhl und bat mich zu den Zeichnungen an der Wand. Kommen Sie, kommen Sie. Da standen wir nebeneinander. Beide kaum in der Lage, uns aus eigener Kraft auf den Beinen zu halten. Aus der Nähe erkannte ich, dass es sich bei den Zeichnungen um Entwürfe gewaltiger Bauten handelte. Groß und prachtvoll. Ein Konglomerat aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen. Auf eine Weise miteinander verbunden, dass etwas vollkommen Neues, Frisches entstand. Trojans Vision von einer Neugestaltung des Vatikans. Sie hoffen immer noch, all das eines Tages zu verwirklichen? Ich werde es verwirklichen. Unter höchsten Anstrengungen bewegte Trojan sich wieder zu seinem Rollstuhl und ließ sich hineinfallen. Was befindet sich wirklich an diesem Ort, den die Kirche für die Hölle hält? Sie wissen es doch, oder? Daedalus Vermächtnis. Daedalus? Christophoro erzählte etwas vom Haus des Daedalus. Eine Legende besagt, dass Daedalus in grauer Vorzeit hier, wo sich heute der Vatikan befindet, ein ungeheuerliches Bauwerk errichten ließ. Das größte Labyrinth, das je erschaffen wurde. Aha. Unterirdisch. Unfassbar groß. Über zahllose Ebenen. Sie glauben tatsächlich, dass Daedalus selbst die Karcheria bauen ließ? Manches spricht dafür. Wissen Sie, es existierten Aufzeichnungen von Piranesi. Leider hat sie Christophoro zusammen mit dem Druck des 17. Kupferstichs zerstört. Aber nach allem, was wir aus dem alten Maler rausgekriegt haben, öffnete Piranesi das Tor, stieg hinab und als er wieder zurückkehrte, da war etwas anders als vorher. Was war anders? Piranesi verirrte sich in Gassen, die er Tage zuvor noch in- und auswendig gekannt hatte. Häuser hatten sich verändert. Kreuzungen existierten nicht mehr, andere waren hinzugekommen. Manch einer verirrte sich, aber alle taten es nur als ihren eigenen Fehler ab. Aber Piranesi glaubte das in jenem Augenblick, als er das Tor aufstieß. Eine Labyrinthisierung der Stadt eingesetzt hatte. Und sie endete, als er das Tor wieder schloss. Ich erinnerte mich an meine Irrfahrt vor einigen Tagen vom Flughafen zur Kirche. Trojan blickte mich mit triumphierendem Ausdruck an. Sie haben es auch erlebt, nicht wahr? Die Labyrinthisierung. Vielleicht haben Sie auch wie manche von uns das Trampeln und Brüllen des Stiers gehört. Oder des Minotaurus, wenn wir es denn endlich einmal aussprechen wollen. Das alles klingt reichlich verrückt. Die Geschichte endet nicht mit der Fertigstellung der Karcheri. Die alten Latinerfürsten begriffen bald, dass Daedalus weit mehr als ein weiteres Labyrinth erschaffen hatte. Sie begannen ihn zu fürchten und sperrten ihn in seinem eigenen Werk ein. Sie häuften Hügel darüber auf und viel später errichteten sie diese Stadt, die das, was darunter lag, vergessen machen sollte. Was gelang? bis Piranesi den Kerker öffnete und den Geist des Daedalus befreite. Ja. Oder einfach das, was nach all den Jahrtausenden davon übrig geblieben ist. Möglich, dass der Baumeister während seiner Gefangenschaft den Verstand verloren hat. Fest steht, irgendetwas ist noch dort unten. Ein Stück von ihm und seiner Macht. Und Piranesi war der Erste, der einen Teil davon in die Freiheit entkommen ließ. Aber das, was wir gesehen haben, die veränderten Gassen, das, was sie Labyrinthisierung nennen und dieser Stier, warum geschieht all das gerade jetzt wieder? Heißt es nicht, dass... Ganz richtig. Dass irgendwer erneut das Tor zum Haus des Daedalus geöffnet hat. Und das Schlimme ist, dass ich nicht die geringste Ahnung habe, wer das getan haben könnte. Hm. Hat noch jemand außer den Adepten den Code der Schale entschlüsselt? Ausgeschlossen. Niemand hatte Gelegenheit, den kompletten Text zu lesen. Also muss jemand durch Zufall auf die Tür gestoßen sein. Verstehen Sie nun, weshalb ich so dringend wissen muss, wo sich die Kupferplatte jetzt befindet? Ganz kurz war ich versucht, ihm die Wahrheit zu sagen. Alles schien in gewisser Weise einen Sinn zu ergeben. Doch die Nonnen hatten die Platte und damit auch den Schlüssel erst seit kurzem. Die Labyrinthisierung aber hatte schon vorher eingesetzt. Da erinnerte ich mich an einen weiteren Namen. Von jemandem, den ich schon fast vergessen hatte. Santino, der Mönch, den ich in Christophorus Palazzo getroffen hatte. Er hatte den alten Maler gekannt. Möglich, dass er durch ihn an den Schlüssel gekommen war. Möglich also auch, dass Santino, auf welche Weise auch immer, das geheime Tor entdeckt und geöffnet hatte. Werden Sie mir verraten, was in die Schale eingeritzt war? Warum nicht? Vertrauen gegen Vertrauen. Die Inschrift lautet: bei den Gebeinen. Nun sind Sie dran. Ich werde Ihnen niemanden ans Messer liefern. Gut. Wie Sie wünschen. Ich denke, ich kann Ihnen die nötige Zeit verschaffen, um Ihre Entscheidung zu überdenken. Der Professor starrte mich ausdruckslos an. Sehr lange. Sehr durchdringend. Dann legte er langsam die Hand auf einen Klingelknopf an seinem Schreibtisch. Der Raum, in den man mich gesteckt hatte, war klein, kärglich und fensterlos. Mein Juckreiz und die Atemnot wurden wieder schlimmer. Meine Arme und Knöchel hatte ich mir bereits blutig gekratzt. Nicht mehr lange. Und ich würde mir die Kleider vom Leib reißen, um mir auch überall sonst die Haut aufzukratzen. Dann würde ich nur noch hoffen können, endlich zu ersticken. Endlich zu sterben, damit der Juckreiz ein Ende hätte. Hört mich jemand? Ich brauche eine Spritze! Ihr könnt mich doch nicht einfach hier verrecken lassen! Nichts rührte sich. Bald begann ich, Bilder zu sehen. Ich sah Piranesi, der durch ein Portal trat und in einem schwarzen Abgrund verschwand. Ich sah Daedalus, der von einem Podest ein endloses Labyrinth aus Stein überschaute, die Arme triumphierend auseinanderriss und das Lachen eines Wahnsinnigen ausstieß. Ich sah den Minotaurus, der in einem Berg aus menschlichen Knochen scharrte, sah Mauern um mich emporschießen, sah mich selbst immer winziger werden, während sich die Wände verzweigten, auseinanderflossen, neu formierten. Hörte ich das wirklich? Oder war ich langsam dabei, wahnsinnig zu werden, wie Christoforo? Wieder sah ich eine Tür, die sich öffnete. Eine Gestalt, die sich über mich beugte. Jupiter, wach auf! Jupiter, wach auf! Ich spürte einen Stich in meinem Oberarm. Langsam kehrten meine Sinne zurück. Das Jucken, das Gefühl zu ersticken. Jupiter, ich bin es, Coralina! Jupiter! Coralina! Ja, so ist es gut. Coralina! Ja, wach auf! Alles um mich herum war unscharf. verzerrt. Ein heller Fleck tanzte über mir. Auf und ab. Ein Gesicht. Schwarzes, langes Haar. Schmale Finger strichen sanft über meine Wange und brachten mich zurück in die Wirklichkeit. Coralina! Jupiter, du musst aufstehen. Wir müssen hier weg. Schnell! Wie kommst du hierher? Nicht jetzt. Wie bist du hier reingekommen? Ich habe den Schlüssel aus Trojans Büro gestohlen. Und jetzt komm! Coralina zog mich aus dem Raum und die Treppe hinunter hinaus an die Luft. Und jagte in Richtung Civitavecchia. Hätten wir schon früher versuchen sollen. Schweiß perlte auf ihrer Stirn. Ihre Unterlippe zitterte. Wahrscheinlich hatte sie selbst noch nicht ganz verarbeitet, was sie gerade getan hatte. Sag mal, wie bist du da reingekommen? Es stand noch eine Buchlieferung aus dem Laden meiner Großmutter an den Vatikan aus. Aha. Mit der Auftragsbestätigung konnte ich die Wachen täuschen. Ja, aber woher wusstest du, wo ich war? Trojans Chauffeur. Ich habe ihn belauscht. Den Schlüssel habe ich dann in Trojans Büro gefunden. Was? Du bist einfach so in Trojans Büro spaziert? Hey, komm mal ein Stück näher. War das der falsche Zeitpunkt? Nein. Nein. Der allerbeste. Wohin fahren wir? Zum Flughafen. Wir verschwinden von hier. Unser Flug geht in 1,5 Stunden. Und wohin? Athen. Athen? Warum ausgerechnet? Freunde von mir arbeiten dort. Wir können uns eine Weile bei ihnen verstecken. Es sei denn, du willst nach Hause. Nein, nein. Athen ist okay. Hast du irgendwas über die Shuvani rausfinden können? Ich habe es bei den Krankenhäusern versucht. Aber niemand dort kannte sie. Die Abflughalle war voller Menschen. Es gab mir ein Gefühl von Sicherheit, anonym in der Menge unterzutauchen. Bei den Gebeinen. Die Inschrift auf der Schale lautet bei den Gebeinen. Das lässt dir keine Ruhe, oder? Nein. Das Tor soll vermutlich irgendwo im Vatikan sein. Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Vatikan und irgendwelchen Gebeinen? Vielleicht das Petrusgrab? Das Petrusgrab. Mhm. Der Höhepunkt aller Vatikanführung. Ja, da marschieren jeden Tag tausende Touristen vorbei. Wenn es stimmt, dass Santino das Tor geöffnet hat, wie hätte er sich unbemerkt dort aufhalten können? Der Eingang könnte unter dem Grab liegen. Noch eine Ebene tiefer. Oder einfach nur in der Nähe, was weiß ich. Ja. Ich gehe mal kurz telefonieren, ja? Wen willst du anrufen? Ich bin gleich wieder da. Ich erhielt die Antwort, die ich mir erhofft hatte, und eilte zurück zu Coralina. Sie saß inmitten einer Gruppe Reisender und blickte wie gebannt auf einen Fernsehschirm. Die Petrusgruft ist seit heute Morgen für Besucher geschlossen. Der ganze Altarbereich ist abgesperrt, wegen archäologischer Grabung. Ich glaube, dass... Coralina? Coralina? Sie gab keine Antwort. Ich sah, dass sie Tränen in den Augen hatte. Coralina? Was ist denn? Mein Blick folgte dem ihren. Ein verwackeltes Bild des Tiberufers flimmerte über den Bildschirm. Uniformierte sperrten gerade eine Treppe ab. Ein silberner Blechsarg wurde geschlossen und von 2 Männern weggetragen. Dann erschien ein Foto. Das aufgedunsene Gesicht einer Frau mit geschlossenen Augen. Das schwarze Haar der Shuvani war immer noch straff nach hinten gebunden. Diese Schweine haben sie wie ein Stück Müll in den Fluss geworfen. Genau wie Cristoforo. Das ist Landinis Handschrift. Du hast recht. Wir können nicht einfach abhauen. Lass uns rausfinden, was das Haus des Daedalus wirklich ist. Du willst das Tor öffnen? Ja, jetzt erst recht. Wenn wir uns jetzt aus dem Staub machen, wird kein Mensch je vom Haus des Daedalus erfahren. Wir können nicht einfach in den Petersdom spazieren, über die Absperrung steigen und... Das müssen wir auch nicht. Wie meinst du das? Ich glaube, dass Torian und die anderen sich täuschen, wenn sie das Tor bei den Gebeinen des Petrus suchen. Hast du nicht gesagt, dass dieser Santeno Kapuziner war? Ja. Sein Orden hat ein Kloster an der Via Veneto. Dort hat er vermutlich sein ganzes Leben verbracht. Und dort hat er auch Cristoforo gepflegt. Worauf willst du hinaus? Hast du dir einmal überlegt, weshalb Cristoforo sich in die Obhut der Kapuziner begeben hat? Nein. Er war vielleicht ein wenig verrückt, aber er war nicht krank genug, um sich jahrelang von irgendwelchen Mönchen pflegen zu lassen. Du glaubst, dass sich der Zugang im Kloster befindet? Was war nochmal in die Schale geritzt? Bei den Gebeinen. Das Kapuzinerkloster an der Via Veneto ist bekannt für seine Knochengruft. Jeder in Rom kennt sie. Und Athen? Wird uns nicht weglaufen. Einverstanden. Wir verließen das Terminal und gingen zurück zum Parkplatz. Plötzlich bemerkte ich etwas. Warte, was ist? Runter! Ich zog Coralina hinter einen alten Ford in Deckung. Vorsichtig spähten wir durch die Seitenscheiben. Vor unserem Lieferwagen glänzte das Dach eines alten BMW. Zwei Männer standen daneben. Das sind zwei von denen, die Cristoforos Haus angezündet haben. Und was jetzt? Sieh mal. Ein weiterer Mann kam um den Lieferwagen herum und trat zu den anderen. Das kalkige Gesicht unter dem weiß-blonden Haar war mir nur zu vertraut. Landini. Angespannt beobachteten wir die drei. Gemeinsam stiegen alle in den BMW und fuhren langsam davon. Sie werden im Terminal nach uns suchen. Das gibt uns genug Zeit, um abzuhauen. Komm, schnell. Wir huschten zwischen den geparkten Autos hindurch und erreichten den Lieferwagen. Coralina sprang hinters Steuer und entriegelte die Seitentür. Der Beifahrersitz war voller Scherben. Vorsichtig wischte ich sie mit einer Wolldecke aus dem Wagen. Was die wohl hier drin gesucht haben? Vielleicht Notizen über Abflugzeiten oder irgendein Hinweis auf unser Ziel. Als Coralina den Wagen langsam aus der Parklücke rollen ließ, entdeckten wir das silberne Dach des BMW zwischen den der übrigen Autos. Bedrohlich, wie eine Haifischflosse in einem Meer aus Blech. Der Wagen kam wieder näher. Vermutlich hatte Landini bereits bemerkt, dass wir uns in Bewegung gesetzt hatten. Verdammt! Warum suchen die uns nicht im Flughafen? Entschlossen gab Coralina Gas und raste Richtung Ausfahrt. Kannst du sie sehen? Nein. Oh, das heißt doch, sie sind in der Parallelspur. Ungefähr 100 Meter hinter uns. Sie werden schneller. Durch mein eingeschlagenes Fenster wehte mir der Fahrtwind um die Ohren. In waghalsigem Tempo schossen wir zwischen den geparkten Autoreihen hindurch. Was war das? Die schießen auf uns. Da vorne ist die Ausfahrt. Halt dich fest. Da ist eine Schranke. Du hast nicht zufällig das Ticket bezahlt, oder? Bist du wahnsinnig? Bruchstücke aus Holz flogen an uns vorbei, als wir durch die Schranke brachen. Ja, das wollte ich schon immer mal tun. Ohne abzubremsen, rasten wir auf die Auffahrt zur Autobahn. Die Kurve gab mir die Möglichkeit, durch meinen Außenspiegel einen Blick zurückzuwerfen. Zu meinem Schrecken sah ich, dass der BMW wie ein silbernes Geschoss über die Reste der Schranke hinwegpreschte. Auf der Autobahn überholten wir rechts ein Taxi, scherten wieder nach links aus und rasten mit Vollgas weiter Richtung Stadt. Vielleicht sollten wir von der Autobahn runter. In einem der Vororte können wir sie vielleicht abhängen. Da gibt's nur breite Zufahrtsstraßen. Wir müssen näher an den Stadtkern ran. Ich schaute hinaus und sah die Stoßstange des BMW schräg hinter uns. Wie ein Irrlicht geisterte Landinis Gesicht hinter der Windschutzscheibe auf dem Beifahrersitz. Er telefonierte. Der Mann hinter ihm streckte wieder seine Pistole zum Fenster raus. Schießen wieder! Halt dich fest! Coralina trat scharf auf die Bremse. Der BMW raste in voller Fahrt an uns vorüber. Coralina riss das Steuer nach rechts herum und brach zur Seite aus. Der Lieferwagen verließ die Fahrbahn, schoss zwischen haushohen Werbetafeln hindurch und landete auf dem dahinterliegenden Acker. Was machst du? Coralina hielt jetzt wieder auf die Autobahn zu. Genau auf zwei Werbetafeln. Jeder an die 6 Meter hoch und mit je 2 Pfählen im Boden verankert. Oh, die sind immer noch hinter uns! Coralina gab Vollgas. Sie würde den Wagen zwischen den beiden Werbetafeln hindurch lenken müssen, wenn sie auf die Fahrbahn wollte. Du bringst uns um! Eine Kugel durchschlug die Heckklappe und schoss an meinem Ohr vorbei in die Windschutzscheibe. Einen Moment später riss Coralina das Lenkrad zur Seite und ließ den Wagen genau auf die rechte der beiden Werbetafeln zudonnern. Kopf runter! Instinktiv zog ich den Kopf ein, sah noch, dass sie das gleiche tat und riss beide Arme schützend vors Gesicht. Der Lieferwagen raste ungebremst auf die Tafel zu. Und weiter! Wir fuhren nicht gegen die Tafel, wir rasten darunter hindurch. Die Fahrerkabine des Lieferwagens passte um Haaresbreite unter das riesige Werbeschild. Aber der Blechkasten des Laderaums krachte mit aller Gewalt dagegen und wurde aufgerissen wie der Deckel einer Fischbüchse. Der Lieferwagen stellte sich quer, rutschte weiter, drohte umzukippen, senkte sich schließlich wieder auf seine Räder und blieb keine 3 Schritte vor dem Asphaltrand der Autobahn stehen. Es dauerte eine ganze Weile, ehe ich wieder einigermaßen klar denken konnte. Dann schaute ich zu Coralina hinüber. Sie hing keuchend mit den Armen über dem Steuer. Aber ihr schien nichts passiert zu sein. Raus! Raus, komm! Der BMW war nur noch halb so hoch wie zuvor. Beim Aufprall hatte unser Lieferwagen den unteren Rand der Werbetafel mitgerissen und die gesamte Konstruktion nach hinten kippen lassen. Das riesige Schild, zentnerweise Holz und Stahl, hatte den Wagen unserer Verfolger unter sich begraben. Sein Motor lief noch und die Reifen drehten im Staub durch. Aus einer der verbeulten Türen lief ein dünnes Blutrinnsal. Ich konnte nicht unter die Tafel sehen. Aber nicht einmal ein Wunder hätte die Männer im Wagen retten können. Erschöpft setzte ich mich ins staubige Gras. Gegen die Sonne sah ich Coralina, die sich als dunkle Silhouette vom Himmel abhob. Sie streckte mir ihre Hand entgegen. Komm, wir müssen weiter, bevor die Polizei hier ist. Ja, du hast recht. Des Lieferwagens erreichten wir die Stadt. Wie durch ein Wunder wurde keine Polizeistreife auf uns aufmerksam. Als erstes fuhren wir zu dem Kunstschmied, wo Coralina vor 3 Tagen den durchgepausten Umriss des Schlüssels abgegeben hatte. Erwartungsvoll legten wir ihn auf die Vorlage. Die Maße stimmten exakt. Wenig später parkten wir den Wagen in der Seitenstraße der Via Veneto und klingelten am Haupteingang des Kapuzinerklosters. Sie wünschen? Der bärtige Mönch musterte uns von oben bis unten. Wir möchten den Abt sprechen. Bitte. So einfach geht das nicht. Es geht um das Tor. Kommen Sie. Der Mönch führte uns eine Treppe hinauf ins Zimmer des Abtes. Ich grüße Sie. Santino. Ich bin der Abt dieses Klosters. Haben Sie das Tor geöffnet? Nein. Das waren 3 meiner Brüder. Seit Jahrhunderten sind wir die Hüter des Tors. Und diese Dummköpfe haben sich am größten Geheimnis unseres Ordens vergangen. Das Geheimnis ihres Ordens ist keines mehr. Aber das wissen sie vermutlich. Cristoforo hat uns damals den Schlüssel aus dem Kopf aufgezeichnet. Wir haben uns nicht viel dabei gedacht, als wir ihn haben anfertigen lassen, aber als Cristoforo sah, was wir getan hatten, wurde er wütend. Er schrie, schlug um sich und redete wirres Zeug. Und dann verschwand er einfach. Wir konnten ihn nicht zurückhalten. Wissen Sie, was auf der anderen Seite des Tors liegt? Romeo hat Tonbandaufnahmen gemacht. Er muss sie mit letzter Kraft nach oben gebracht haben. Mhm. Als ich an jenem Morgen den Eingang zur Knochengruft aufschloss, fand ich ihn dort neben den Tonbändern. Tot. Sie haben sie angehört? Ich wollte nie wissen, was auf der anderen Seite des Tores liegt. Aber dann musste ich doch erfahren, was mit meinen Brüdern geschehen ist. Es war schrecklich. Der Stier. Das Feuer. Wo sind die Bänder jetzt? Ich habe sie vernichtet. Sie sind gekommen, weil sie das Tor öffnen wollen, nicht wahr? Wir haben eine Menge durchgemacht. Und im Grunde wissen wir nicht einmal, wofür. Menschen sind gestorben wegen dieser Sache. Es ist an der Zeit, mehr über die Gründe zu erfahren. Sie haben die Tonbänder nicht gehört. Sie haben Remeos Leichnam nicht gesehen. Er war verbrannt. Vor allem die Brust, die Oberarme und der Rücken. So als hätte ihn etwas Brennendes umarmt. Er hat dort unten etwas Entsetzliches erlebt. Aber Piranesi ist ebenfalls von dort unten zurückgekehrt. Wenn er es geschafft hat. Können wir es auch. Aber Romeo und die anderen... Sie versuchen es. Wie Sie wollen. Es ist Ihre Entscheidung. Als wir die Knochengruft des Klosters betraten, trug ich einen schweren Handstrahler mit Ersatzbatterien. Das Einzige, was von der Ausrüstung Romeos und der anderen Mönche übrig geblieben war. Es gab hier keinen Quadratmeter an Wänden und Decken, der nicht mit kunstvoll arrangierten Gebeinen bedeckt war. Nur wenige Gerippe waren vollständig. In Kutten gekleidet lagen sie aufgebahrt in Nischen oder standen aufrecht an den Rückwänden der Gewölbe. Die anderen Knochen waren zu etwas vollkommen Neuem zusammengefügt worden. Ich sah einen mannshohen Altar aus Oberschenkelknochen. Daneben einen zweiten aus Hüftknochen. Am meisten beeindruckte mich ein makabrer Schmetterling mit einem menschlichen Schädel und Schwingen aus Schulterblättern. Hier entlang. Santino führte uns zu einem besonders großen Altar. In dessen Mitte befand sich ein steinerner Absatz, in den man drei Schädel eingelassen hatte. Santino legte seine Hand auf den mittleren Schädel. Mir fiel auf, dass er eine andere Färbung hatte als die beiden anderen. Bei genauerem Hinsehen hatte ich bald keinen Zweifel mehr, dass er aus Stein gehauen war. Treten Sie zur Seite. Santino drehte den Schädel, bis die leeren Augenhöhlen zur Rückwand wiesen. Oh. Jupiter, da! Ja. Mein Blick folgte ihrem ausgestreckten Arm zur Stirnseite der Gruft. Der Altar hatte sich mitsamt der Wand ein gutes Stück nach hinten geschoben. Rechts und links waren dunkle Spalten erschienen, wie schmale Gänge, die zu beiden Seiten abzweigten. Der Spalt auf der linken Seite endet nach 2 Metern, aber der rechte führt zu einer Treppe und nach etwa 10 Metern in eine Kammer. Dort werden Sie finden, was Sie suchen. Sie kommen nicht mit bis zum Tor? Nein. Ich bin mir sicher, Sie können Ihren Fehler auch ohne meine Hilfe begehen. Wie Sie wollen. Danke, dass Sie uns bis hierher geholfen haben. Santino schaute uns nur traurig an und gab keine Antwort. Wir verabschiedeten uns und schlüpften durch den Spalt. Tatsächlich stießen wir bald auf eine kleine Treppe nach unten. Die Kammer am Ende der Stufen war leer. Gegenüber der Treppe lag das Tor. Sein Anblick war denkbar unspektakulär. Eine quadratische Steinplatte, in die ein stilisierter Stierkopf geritzt war. Zwischen den Augen des Stiers befand sich ein schmaler Schlitz. Ich wusste nicht, wann der erste Schlüssel erfunden worden war. Im frühen Mittelalter, schätzte ich. Der Anblick dieses Mechanismus wäre für Historiker sicher eine Sensation. Ehrfürchtig zog Coralina den Schlüssel aus der Hosentasche. So. Du oder ich? Wir könnten Münzen werfen. Sie lächelte schief. Dann trat sie an das Tor und schob den Schlüssel in die Öffnung. Er glitt problemlos hinein. Und jetzt? Nach rechts oder nach links? Tja. Die Steinplatte bewegte sich. Auf der linken Seite wurde sie von unsichtbaren Scharnieren gehalten. Auf der rechten entstand ein schwarzer Spalt, der rasch größer wurde. Ich leuchtete mit dem Strahler in die Finsternis auf die andere Seite. Da waren Stufen, die Stufen einer gewaltigen Wendeltreppe. Also, gehen wir. Coralina trat an mir vorbei und durch das Tor. Seite an Seite betraten wir das Haus des Daedalus. Vorsicht! Monumentale Größe. Monumentale Dunkelheit. Für den Rückweg. Mindestens. Wenn wir jetzt umkehren, hätten wir ebenso gut am Flughafen die nächste Maschine nehmen können. Was war das? Das kam von unten. Los, gehen wir weiter. Bist du sicher? Nein. Was denn? Großer Gott! Was ist? Vor uns auf den Stufen lag der leblose Körper eines Mannes. Er trug eine Kapuzinerkutte und roch stechend nach Schmutz und Fäkalien. Seine aufgerissenen, glasig gewordenen Augen starrten ins Leere. Der ist noch nicht lange tot. Er stinkt. Aber nicht nach Verwesung. Hier. Schau dir das an. Unter der Kutte ragten die Beine des Mannes hervor. Er hatte keine Füße mehr. Zumindest nichts, was diese Bezeichnung verdient hätte. Wie Astwerk stachen blanke, verkohlte Knochen aus seinen Unterschenkeln hervor. Schwarze Schleifspuren verrieten, dass er sich auf den verbrannten Stümpfen die Treppe hinaufgequält hatte, ehe ihn endgültig die Kräfte verließen. Es muss einer von den beiden Mönchen sein, die mit Remeo hier runtergestiegen sind. Plötzlich fiel mir etwas auf. Aufgeregt ging ich in die Hocke und packte eine Hand des Mönchs. Was ist? Oh, verdammt! Jupiter, was ist los? Er lebt noch. Was? Er ist noch am Leben. Seine Brust hat sich bewegt. Und er hat einen Puls. Scheiße, was tun wir jetzt? Wir müssen ihn mitnehmen. Ich schob meine Arme unter den ausgemergelten Körper und hob ihn hoch. Ist schon gut. Ist schon gut. Wir bringen sie nach Hause. Der Stier. Wie ist Ihr Name? Pascal. Gut, Pascal, hören Sie jetzt auf zu sprechen. Sie dürfen sich nicht anstrengen. Wir bringen Sie in ein Krankenhaus. Sie werden das schon schaffen. Sprechen. Sprechen. dich lockt, es annimm. Lupe, da kann man die Lampe irgendwie dimmen. Nein. Nein. Licht lockt es an, hatte er gesagt. Aber was war es, das vom Licht angelockt wurde? Ein Aufstieg in absoluter Finsternis war so gut wie unmöglich, zumal mit der Last in meinen Armen. Die Lampe musste eingeschaltet bleiben. Oh mein Gott! Jupiter! Psst! Pascal riss die Augen auf. Sein Mund bewegte sich, aber er brachte keinen Ton heraus. Dann sackte sein Kopf zur Seite. Ist der... Nein, er atmet noch. Er ist nur bewusstlos. Komm, schneller! Wir nahmen die Stufen nun fast im Laufschritt, obwohl wir wussten, dass wir so nicht lange durchhalten würden. Der Körper in meinen Armen wurde immer schwerer. Jede Stufe wurde zur Tortur. Jetzt sahen wir über uns endlich die Decke. Hinter der nächsten Biegung der Wendeltreppe musste das Tor liegen. Sind das die Adepten? Ich sehe nach. Nein. Lass mich das machen. Wir gehen zusammen. Gut. Wir ließen Pascale auf den Stufen zurück und schoben uns vorsichtig um die letzte Treppenbiegung. Das Tor stand offen. Dahinter, auf dem Boden des Vorraums, lag Santino in einer Blutlache. Blut und Speichel troffen aus seinem Mundwinkel. Aber er lebte noch. Auf der schmalen Treppe, die hinauf zur Knochengruft führte, lehnte ein Mann krumm an der Wand und hielt zitternd eine Pistole in der Hand. Um seinen Hals hing eine flache Lampe. Trojan, der oberste Baumeister des Vatikans. Trojan. Der Professor hatte sichtlich Mühe, sich auf den Beinen zu halten. So als sei er es gewesen, der den Aufstieg aus dem Haus des Daedalus bewältigt hatte. Ich habe Sie gehört. Ich gab mir einen Ruck und trat aus der Deckung. Coralina wollte mich zurückhalten, aber ich schüttelte ihre Hand ab. Zwischen mir und Trojan lagen jetzt noch rund 10 Meter. Die eingeschlagene Seitenscheibe. Ha. Landini hat im Wagen einen Sender angebracht, nicht wahr? Und er hat mit Ihnen telefoniert, als er uns verfolgt hat. Der gute Landini. Ich habe ihm gesagt, dass er nichts ist als ein Handlanger. Und wie ein Handlanger ist er gestorben. Ja, Landini war Fontanens Sekretär. Aber in Wahrheit war er immer Ihr Lakai. Er hat Ihre Drecksarbeit erledigt, nicht die des Kardinals. Ich wusste, dass Sie das Tor öffnen, wenn Sie vom Tod der Zigeunerin erfahren. Sie haben sie umbringen lassen. Und so fügen sich die Steinchen zu einem großen Mosaik zusammen. Sie haben die Adepten nur ausgenutzt. Ja, gewiss, wenn Sie so wollen. Estacado geht es nur darum, das Tor zu bewachen. Nicht im Traum denkt er daran, es zu öffnen. Aber ich will dabei sein, wenn der Geist des Daedalus die Stadt zu etwas Neuem formt. Zu etwas Besserem, Großartigem. Die Stadt und die ganze Welt. Weshalb hat Daedalus dieses Bauwerk errichtet? Reden Sie schon! Für ihn war es ein Handel. Nachdem Ikarus während der Flucht aus dem Labyrinth des Minotaurus verbrannt war, flehte Daedalus die Götter an, ihm seinen Sohn zurückzugeben. Er versprach ihn dafür, den größten aller Tempel zu bauen. Daedalus hätte alles getan, damit Ikarus aus der Unterwelt zurückkehrte. Nur deshalb schuf er diesen Tempel und er trieb ihn so tief in die Erde hinein wie nur möglich, um seinem Sohn den Aufstieg aus der Unterwelt zu erleichtern. Ich schaute mich über die Schulter zu Coralina um. Ihre Augen flehten mich an, in Deckung zu gehen. Aber ich hatte nicht vergessen, was wir dort unten gehört hatten. Und ich wurde das Bild von diesem Etwas nicht los, das uns die Stufen herauf verfolgte. Schnaubend und brüllend. Und mit der Kraft einer Lokomotive. Wir mussten hier raus. Also ging ich einen Schritt auf Trojan zu, dann noch einen, bis ich auf der obersten Stufe stand, genau unter dem Tor. Hören Sie, Trojan, ich weiß nicht, was Sie vorhaben, aber was immer es ist, Sie brauchen uns nicht dafür. Lassen Sie uns gehen. Trojan setzte sich in Bewegung. Trat langsam und mit bebenden Gliedern in den Vorraum. Die Anstrengung lenkte ihn ab. Er schaute auf seine Füße. Ich sah eine Chance, setzte an, um mit wenigen Sätzen auf den alten Mann zuzuschnellen. Wollte ihn packen? Ein schneidender Schmerz durchfuhr meinen rechten Oberschenkel. Mein Knie knickte ein und plötzlich war meine Hose voller Blut. Jupiter! Coralina sprang aus der Deckung und zerrte mich die Wendeltreppe hinab. Wir kamen an Pascale vorbei und zogen uns hinter die Biegung der Treppenspindel zurück. Ich tastete nach meiner Verletzung am Bein. Ein Durchschuss. Trojan folgte uns. Der Kraftakt, sich ohne seinen Rollstuhl auf den Beinen zu halten, war enorm. Doch sein Geist war so auf das Haus des Daedalus fixiert, sein Wille so fest und unnachgiebig, dass er die ersten Stufen bewältigte. Ich habe die Tasche voller Munition. Glauben Sie, ich hätte keine Vorbereitungen getroffen, um die Neugestaltung der Welt einzuläuten. Ich bin fast am Ziel. Und wir können da nicht runter. Trojan wird uns erschießen, wenn er uns einholt. Ich hatte Pläne. Wundervolle Pläne. Aber man hat mir nicht zugehört. Niemals konnte ich etwas Neues gestalten. Die Labyrinthisierung, die von hier ausgeht, wird der Urschlamm einer neuen Architektur sein. Aus dem Chaos wird etwas Neues entstehen. Etwas vollkommen anderes. Was immer auch hier unten ist, muss entweichen. Stellen Sie sich vor, die Welt als ein einziges, unermessliches Labyrinth. Mach das Licht aus und mach die verdammte Lampe aus. Coralinas Daumen schob den Regler des Handstrahles zurück. Augenblicklich waren wir in wattige Schwärze gehüllt. Stocksteif und schweigend standen wir da und warteten. Es war nicht völlig dunkel im Haus des Daedalus. Unter uns dämmerte ein sanfter Schein. Wir brachten nicht mehr den Mut auf, an das Geländer zu treten und in die Tiefe zu blicken. Wir klammerten uns aneinander. Während der Schein von unten emporstieg, mit rasender Geschwindigkeit emporflog, aus der unfassbaren Tiefe des Abgrunds. Licht. Und dann tauchte ein zweites Licht auf, nicht unter, sondern über uns. Es irrlichterte über den Rand der Treppe, begleitet von Trojans Stimme. Ich weiß, dass sie da unten sind. Ich weiß es. Wir sahen die Lampe, mit der er zu uns herableuchtete. Und wir sahen seine andere Hand mit der Pistole, die er ziellos nach unten richtete. Trojan feuerte blind in die Tiefe. Die Kugeln schlugen zwei Schritte vor unseren Füßen auf. Mit schleifenden Schritten kam er auf uns zu. Coralina und ich gingen in die Hocke. Wir pressten uns eng aneinander, zogen die Köpfe ein, versteckten uns hinter der Treppenspindel. Das Licht von unten wurde heller. Gelb und rot und orange. Etwas stieg aus der Tiefe empor. Brennend, lodernd, von kochender Hitze umgeben. Heiß genug, um den Stein der Stufen schlagartig zu erwärmen. Ausgebreiteten Armen, ausgebreiteten Schwingen, der Trojans Leichnam mit sich in den Abgrund hinabtrug. Das Licht verblasste, wurde zu Dämmer, löste sich auf in Düsternis. Was, wenn die Götter ihren Pakt mit Daedalus eingehalten hatten? Wenn sie ihm seinen Sohn tatsächlich zurückgegeben hatten, lebend und brennend bis in alle Ewigkeit? Gefangen in jahrtausendelanger Pein. Aber es war noch nicht vorbei. Los, wir müssen zurück. Ich kämpfte gegen den Schmerz in meinem angeschossenen Bein. Es schleifte mehr, als dass es mich stützte. Gemeinsam schleppten wir uns im Stockfinsteren die Stufen hinauf. Unterwegs hob ich Trojans Pistole auf. Das, was uns brüllend und trampelnd folgte, musste um ein Vielfaches schneller sein als wir. Keine Zeit zum Zögern. Keine Zeit zum Nachdenken. Weiter. Nach oben. Schon sahen wir das Tor. Hinter uns tobte das Brüllen heran. Wir konnten jetzt etwas riechen. Animalischen Gestank. Heiß und widerwärtig. Wie in einem Raubtierkäfig. Hier kommt! Das Tor geht zu! Pascale war fort. Im Dunkeln hätten wir über ihn stolpern müssen. Dann begriff ich, warum das Tor schmaler geworden war. Immer noch schmaler wurde. Pascale und der blutende Santino waren auf der anderen Seite. Drückten es mit letzter Kraft zu. Pascale! Santino! Warte! Wir stürzten durch das Tor. Coralina fiel hin, ich stolperte über sie hinweg. Hinter uns fiel das Tor zu. Coralina sprang auf und zog den Schlüssel ab. Die unterirdische Kammer erbebte in ihren Grundfesten. Es regnete Gesteinssplitter und Staub auf uns herab. Doch das Tor hielt stand. Gehen Sie nach oben. Zerschlagen Sie den mittleren Schädel. Vielleicht reicht es. Für ein paar Generationen. Santino? Sie brauchen einen Arzt. Santino? Santino, verdammt! Er ist tot. Komm, ich bring dich nach oben. Und Pascale? Hol ich danach. Bald sah ich das Dämmerlicht der Knochengruft, die Wände aus Gebeinen. Ich legte mich auf den Steinboden, die Wange auf einer eiskalten Grabplatte. Mühsam rollte ich mich auf die andere Seite und sah nach einer Weile Coralina, die sich mit Pascale im Arm durch den Spalt in der Rückwand zwängte und den Mönch neben mich legte. Mit allerletzter Kraft stand ich auf und schleppte mich zu dem Altar. Ich drehte mit beiden Händen den mittleren Schädel, bis die Wand wieder an ihrem Platz und der Geheimgang geschlossen war. Dann sammelte ich meine letzten Kräfte und schlug mit dem Griff von Trojans Pistole auf den steinernen Schädel ein. Der Schädel zersprang. Trotzdem schlug ich wieder zu. Dann noch einmal schwächer. Bis Coralina bei mir war und mit kühler Hand über mein Gesicht strich. Touristen bevölkerten den Petersplatz. 3 Tage waren vergangen seit unserer Rückkehr aus der Tiefe. 3 Tage, die wir mit viel Schlaf und noch mehr Gesprächen verbracht hatten. Am Fuß des Obelisken in der Mitte des Platzes erwartete uns Estacado. In seinem weißen Sommeranzug und mit dem altmodischen Spazierstock sah er ein wenig aus wie ein Dandy des 19. Jahrhunderts. Er war allein, so wie es abgesprochen war. Ich möchte Ihnen alles Gute wünschen. Ich verlagerte mein Gewicht auf das gesunde Bein. Die Ärzte im Krankenhaus hatten mir erklärt, dass ich noch ein paar Wochen auf die Krücke angewiesen sein würde. Und ich möchte Ihnen danken. Ich hoffe, das klingt nicht allzu zynisch. Wofür? Dass wir ihn verraten haben, wo sich der Zugang befindet? Vor allem dafür, dass ich ihnen trauen kann. Fontaden und ein paar andere Adepten sind nach wie vor nicht glücklich darüber, dass ich sie laufen lasse, zumal noch immer niemand weiß, wo sich die Kupferplatte befindet. Aber wir wissen nun, wo das Tor ist, und das ist die Hauptsache. Gemeinsam mit den Kapuzinern werden wir dafür sorgen, dass es für immer verschlossen bleibt. Und Trojan? Wenn es stimmt, was Sie erzählt haben, müssen wir uns um ihn keine Sorgen machen. Er hat Sie unterstützt. Sie müssen ihn gut gekannt haben. Nicht so gut, wie ich geglaubt habe. Keiner von uns wusste, was er vorhatte. Weshalb wollten Sie uns treffen? Nur um uns zu danken? Um Sie zu warnen. Vor Fontaden. Landinis Tod hat ihm nicht gefallen. Landini hat ihn hintergangen. In Wahrheit hat er die ganze Zeit für Trojan gearbeitet. Der Kardinal ist wütend. Auf Landini, auf sich selbst. Und vor allem auf Sie. Ich kann verhindern, dass er Sie verfolgen lässt. Aber Sie sollten nicht nach Rom zurückkehren. Machen Sie sich um uns keine Sorgen. Mr. Cardo griff in seine Anzugtasche und zog einen prallen Umschlag hervor. Der ist für Sie. Geld? Sie werden es brauchen. An Ihrer Stelle würde ich in den nächsten Monaten darauf verzichten, eine Kreditkarte zu benutzen. Sie wollen sicher Tickets kaufen. Neue Kleidung. Coralina zögerte kurz. Dann nahm sie den Umschlag entgegen und steckte ihn ein. Bilden Sie sich nicht ein, Sie hätten damit unser Schweigen erkauft. Ich habe kein Interesse daran, Sie zu beleidigen. Ich vertraue auf Ihre Vernunft. Sie werden Ihr Versprechen halten. Viel Glück. Was hast du eigentlich mit dem Schlüssel gemacht? Ich habe ihn in den Tiber geworfen, wo der Schleck und der Morast am tiefsten sind. Irgendwann wird jemand auf die Kupferplatte stoßen. Als du im Krankenhaus gelegen hast, war ich bei den Nonnen. Zusammen mit der Äbtissin habe ich die Platte vernichtet. Es war wohl eine gute Entscheidung. Jupiter? Ja. Bedauerst du es? Was? Dass du das Ende der Treppe nicht gesehen hast. Pascale hat es gesehen. Das muss reichen.